René Descartes. Betrachtungen über die Grundlagen der Philosophie. Erste Betrachtung. Woran man zweifeln kann. Schon vor Jahren bemerkte ich, wie viel Falsches ich von Jugend auf als wahr hingenommen habe. Und wie zweifelhaft alles sei, was ich später darauf gründete. Darum war ich der Meinung, ich müsse einmal im Leben von Grund auf alles umstürzen und ganz von vorne anfangen, wenn ich je irgendetwas Festes und Bleibendes in den Wissenschaften aufstellen wolle. Dies schien mir aber eine ungeheure Aufgabe zu sein, und so wartete ich jenes reife, für wissenschaftliche Untersuchungen angemessenste Alter ab. Darum habe ich so lange gezögert, dass ich jetzt eine Schuld auf mich laden würde, wenn ich die Zeit, die mir zum Handeln noch übrig ist, mit Zaudern verbringen wollte. Das trifft sich nun sehr günstig. Mein Geist ist von allen Sorgen frei. Und ich habe mir eine ruhige Muße verschafft. So ziehe ich mich in die Einsamkeit zurück und will ernst und frei diesen allgemeinen Umsturz aller meiner Meinungen unternehmen. Dazu wird es indessen nicht nötig sein, dass ich von allen die Falschheit nachweise. Dies könnte ich vielleicht niemals erreichen. Vielmehr rät uns schon die Vernunft, bei Ansichten, die nicht durchaus gewiss und unzweifelhaft sind, uns ebenso sorgfältig der Zustimmung zu enthalten, als bei solchen, die ganz sicher falsch sind. Und so wird es, um alle von uns abzuweisen, genügen, dass ich in jeder einzelnen einen Grund zum Zweifeln finde. Auch braucht man sie darum nicht einzeln durchzugehen. Das wäre eine endlose Arbeit. Vielmehr werde ich, da ja bei Untergrabung der Fundamente alles, was darauf gebaut ist, von selbst zusammenstürzt, sogleich die Grundlagen selbst angreifen, auf die alles sich stützte, was ich früher für wahr hielt. Alles nämlich, was ich bis heute für das Allerwahrste hingenommen habe, empfing ich unmittelbar oder mittelbar von den Sinnen. Diese aber habe ich bisweilen auf Täuschungen ertappt, und es ist eine Klugheitsregel, niemals denen volles Vertrauen zu schenken, die uns auch nur ein einziges Mal getäuscht haben. Indessen, wenn uns auch die Sinne zuweilen über kleine und ferner liegende Gegenstände täuschen, so ist doch vielleicht das meiste andere derart, dass ein Zweifel ganz unmöglich ist, wiewohl es auch aus den Sinnen herrührt. So zum Beispiel die Wahrnehmung, dass ich hier bin, am Ofen sitze, meinen Winterrock anhabe, dies Papier hier mit den Händen berühre und dergleichen. Wie könnte ich leugnen, dass diese Hände, dieser ganze Körper mein sind? Ich müsste mich denn mit gewissen Verrückten vergleichen, deren Gehirn ein hartnäckiger, melancholischer Dunst so schwächt, dass sie unbeirrt versichern, sie seien Könige, während sie gänzlich arm sind, oder sie tragen Purpur, während sie nackt sind, oder sie hätten einen Kopf von Ton, oder seien ganz Kürbisse, oder seien aus Glas geblasen. Allein das sind Wahnsinnige, und ich würde ebenso verrückt erscheinen, wenn ich auf mich anwenden wollte, was von ihnen gilt. Trefflich fürwahr, bin ich denn nicht ein Mensch, der nachts zu schlafen pflegt und dann alles das und oft noch viel Unglaublicheres im Traume erlebt, wie jene im Wachen? Wie oft aber erst glaube ich, nachts im Traume ganz Gewöhnliches zu erleben? Ich glaube, hier zu sein, den Rock anzuhaben und am Ofen zu sitzen, und dabei liege ich entkleidet im Bette. Jetzt aber schaue ich sicherlich mit ganz wachen Augen auf dies Papier. Dies Haupt, das ich bewege, ist nicht vom Schlafe befangen. Mit Überlegung und Bewusstsein strecke ich diese Hand aus und habe Empfindungen dabei. So deutlich würde ich nichts im Schlafe erleben. Ja, aber erinnere ich mich denn nicht, dass ich auch schon von ähnlichen Gedanken in Träumen getäuscht worden bin? Während ich aufmerksamer hierüber nachdenke, wird mir ganz klar, dass ich nie durch sichere Merkmale den Schlaf vom Wachen unterscheiden kann. Und dies macht mich so stutzig, dass ich gerade dadurch fast in der Meinung bestärkt werde, dass ich schlafe. Wohlan denn, ich schlafe und unwahr sollen alle jene Einzelheiten sein. Dass ich die Augen öffne, den Kopf bewege, die Hände ausstrecke, ja sogar, dass ich solche Hände, solch einen Körper habe. Gleichwohl aber müssen wir gestehen, dass uns im Schlafe gleichsam gewisse Malereien erschienen, die nur nach dem Vorbilde wirklicher Dinge gebildet werden konnten, und dass darum wenigstens Augen, Kopf, Hände und der ganze Körper als Dinge überhaupt nicht in der Einbildung, sondern in Wirklichkeit existieren. Denn es können ja selbst die Maler nicht einmal dann, wenn sie Sirenen und Satirisken in den allerungewöhnlichsten Gestalten darzustellen suchen, diesen in jeder Beziehung neue Eigentümlichkeiten beilegen. Sie verbinden vielmehr lediglich Glieder verschiedener Geschöpfe beliebig miteinander. Ja, selbst wenn sie sich vielleicht etwas so Neues ausdenken, dass man überhaupt nie Ähnliches gesehen hat, also etwas völlig Erdichtetes und Unwirkliches, so müssen doch sicherlich mindestens die Farben wirklich sein, mit denen sie dasselbe darstellen. Wenngleich daher auch Augen, Kopf, Hände und Ähnliches, selbst als Dinge überhaupt bloße Vorstellungen sein könnten, so muss man doch aus ganz demselben Grunde wie oben anerkennen, dass notwendigerweise wenigstens irgendetwas anderes, noch einfacheres und allgemeineres wirklich sein müsse, aus dem, gleich wie oben aus den wirklichen Farben, alle jene wahren oder falschen Bilder von Dingen gebildet werden, die in unserem Denken vorhanden sind. Solcher Art scheint zu sein, das Wesen des Körpers im Allgemeinen und seine Ausdehnung, desgleichen die Gestalt der ausgedehnten Dinge, ferner die Quantität oder ihre Größe und die Zahl, ebenso der Ort, wo sie sind, die Zeit, während der sie bestehen und Ähnliches. Somit könnten wir hieraus wohl nicht mit Unrecht schließen, dass die Physik, die Astronomie, die Medizin und alle andere Wissenschaften, die von der Betrachtung der zusammengesetzten Körper abhängen, zwar ungewiss seien, während hingegen die Arithmetik, Geometrie und andere der Art, die lediglich die einfachsten und allgemeinsten Dinge behandeln und sich wenig darum kümmern, ob dieselben in Wirklichkeit da sind oder nicht, etwas Sicheres und Unzweifelhaftes enthalten. Denn ob ich nun schlafe oder wache, 2 und 3 geben zusammen 5 und das Quadrat hat nicht mehr als 4 Seiten. Es scheint unmöglich, dass so offenbare Wahrheiten in den Verdacht der Falschheit geraten könnten. Nun ist aber doch meinem Geiste eine gewisse althergebrachte Meinung eingeprägt. Es gebe einen Gott, der alles kann, von dem sei ich, so wie ich da bin, geschaffen worden. Woher aber weiß ich, dass dieser es nicht etwa so eingerichtet hat, dass es überhaupt gar keine Erde, keinen Himmel, nichts Ausgedehntes, keine Gestalt, keine Größe, keinen Ort gibt, und dass trotzdem alles dies mir genau so wie jetzt da zu sein scheint? Ja, wäre es nicht sogar möglich, dass ich mich irre, so oft ich 2 und 3 addiere? Oder die Seiten des Quadrats zähle, oder bei irgendetwas anderem, womöglich noch leichterem, ganz wie meiner Meinung nach andere bisweilen in Sachen irren, die sie bis aufs Allergenaueste zu kennen meinen. Vielleicht aber hat Gott gar nicht gewollt, dass ich solcher Täuschung anheimfalle. Heißt er doch der Allgütige. Allein wenn es seiner Güte widerspräche, mich so zu schaffen, dass ich immer getäuscht werde, so würde es auch mit seiner Güte unvereinbar scheinen, daß er mich bisweilen in Täuschungen geraten lässt. Und doch ist Letzteres unbestreitbar der Fall. Vielleicht aber gibt es manche, die lieber einen so mächtigen Gott leugnen, als dass sie an die Unsicherheit aller anderen Dinge glauben. Wir wollen ihnen hier nicht entgegentreten und einmal zugeben, alles über Gott Gesagte sei bloße Erdichtung. Sie mögen nun annehmen, ich sei durch das Schicksal, den Zufall oder die natürliche Folge der Dinge oder sonst wie das geworden, was ich bin. Täuschung und Irrtum scheinen ja Unvollkommenheiten zu sein. Und so wird es nur um so wahrscheinlicher sein, dass ich unvollkommen bin und immer irre, je weniger jene einen allmächtigen Urheber meines Daseins annehmen. Gegen diese Gründe habe ich in der Tat nichts einzuwenden und bin schließlich zu dem Geständnis gezwungen, dass man an allem, was ich einst für wahr hielt, zweifeln könne. Und zwar nicht aus Unbedachtsamkeit und Leichtsinn, sondern aus triftigen, wohlüberlegten Gründen. Will ich daher etwas Sicheres finden, so muß ich mich bezüglich alles dessen künftig ebenso sorgfältig der Zustimmung enthalten, als hätten wir es mit offenbar Falschem zu tun. Doch es ist nicht genug, dies bloß erkannt zu haben. Ich muß es mir auch stets gegenwärtig zu halten suchen, denn immer wieder kehren die gewohnten Meinungen zurück und nehmen meinen leichtgläubigen Sinn selbst gegen meinen Willen ein, als sei er ihnen durch langen Verkehr und das Recht engster Freundschaft verpflichtet. Ich werde es mir auch nie abgewöhnen, ihnen beizustimmen und zu vertrauen, solange ich sie als das hinnehme, was sie in der Tat sind, nämlich ein wenig zweifelhaft, wie wir gesehen, aber gleichwohl doch so glaubhaft, dass es viel vernünftiger ist, ihnen zu trauen als zu misstrauen. Darum glaube ich wohl ganz richtig zu verfahren, wenn ich, um gerade das Gegenteil zu erreichen, mich selbst einer Täuschung hingebe und eine Zeit lang alle jene Meinungen für ganz falsch und erdichtet annehme, bis schließlich das Gewicht der Vorurteile beiderseits gleich ist und für der keine üble Gewohnheit mehr mein Urteil von der richtigen Auffassung der Dinge ablenkt. Ich weiß, dass daraus inzwischen keine Gefahr und kein Irrtum entstehen wird und dass ich mich nicht allzu sehr dem Misstrauen hingeben kann. Es handelt sich ja hier für mich nicht um ein Handeln, sondern um ein Erkennen. Ich will daher annehmen, dass zwar nicht der allgütige Gott, der die Quelle der Wahrheit ist, wohl aber irgendein ebenso böser wie mächtiger und listiger Geist all sein Bestreben darauf richtet, mich zu täuschen. Ich will glauben, dass der Himmel, die Luft, die Erde, die Farben, die Gestalten, die Töne und alles außerhalb von uns nur das Spiel der Träume sei, durch die er meiner Leichtgläubigkeit nachstellt. Mich selbst will ich so ansehen, als hätte ich keine Hände, keine Augen, kein Fleisch, kein Blut, noch irgendeinen Sinn, sondern glaube dies bloß fälschlicherweise zu haben. Ich will hartnäckig in dieser Betrachtung verharren, und wenn es dann auch nicht in meiner Macht steht, etwas Wahres zu erkennen, so will ich wenigstens, soweit es an mir ist, mit festem Geiste mich vor Irrtum bewahren, und jener Betrüger, sei er noch so mächtig, noch so listig, er soll keinen Einfluss auf mich bekommen. Aber dies Unternehmen ist mühevoll, und eine gewisse Trägheit bringt mich zur Gewohnheit des täglichen Lebens zurück. Und gleich wie ein Gefangener, der einmal im Schlafe eine erträumte Freiheit genoss, das Erwachen fürchtet, wenn er nachher zu merken beginnt, dass er träumt, und sich durch die schmeichlerischen Traumbilder noch eine Weile über seine Lage hinwegtäuscht. So kehre ich von selbst zurück zu den alten Meinungen und fürchte aufzuwachen, damit nicht der angenehmen Ruhe ein arbeitsvolles Wachen folge, welches Führer nicht in hellem Lichte, sondern in der undurchdringlichen Finsternis der einmal angeregten Schwierigkeiten verbracht werden muss. Zweite Betrachtung. Das Wesen des menschlichen Geistes. Es ist uns bekannter als der Körper. Die gestrige Betrachtung hat mich in so mächtige Zweifel gestürzt, dass ich dieselben nicht mehr loswerden kann. Und doch auch sehe ich keinen Weg zu ihrer Lösung. Mir ist, als sei ich unversehens in einen tiefen Strudel geraten und so herumgewirbelt, dass ich auf dem Grunde keinen Fuß fassen, aber auch nicht zur Oberfläche emporschwimmen kann. Doch ich will den Mut nicht sinken lassen und noch einmal denselben Weg versuchen, den ich gestern gegangen war. Ich will also alles aus dem Wege räumen, was auch nur den Schein eines Zweifels zulässt, genauso als hätte ich es für gänzlich falsch erkannt. Ich will vorwärts dringen, bis ich etwas Gewisses erkenne, sollte es auch nur die Gewissheit sein, dass es nichts Gewisses gibt. Nur einen Punkt, der fest und unbeweglich sei, verlangte Archimedes, um die ganze Erde von ihrer Stelle zu bewegen. Auch ich darf Großes hoffen, wenn ich auch nur das Geringste gefunden habe, das gewiss und unerschütterlich ist. Ich nehme also an, alles, was ich um mich sehe, sei falsch. Ich glaube, dass nichts von alledem, was mir meine trügerische Erinnerung vorführt, je existierte. Ich habe überhaupt keine Sinne. Körper, Gestalt, Ausdehnung, Bewegung und Ort sind Chimären. Was soll da noch wahr sein? Vielleicht dieses eine, dass es nichts Gewisses gibt. Aber sollte es denn wirklich nicht noch etwas anderes von allem bereits angeführten Verschiedenes geben, das auch nicht die geringste Möglichkeit zu einem Zweifel bietet? Gibt es vielleicht einen Gott, oder wie ich ihn sonst nennen soll, der mir diese Gedanken einflößt? Doch wozu soll ich dergleichen annehmen, da ich wohl auch selbst ihr Urheber sein könnte? So wäre aber doch wenigstens ich etwas. Allein, ich habe ja bereits geleugnet, dass ich irgendeinen Sinn, irgendeinen Körper habe. Doch halt, was folgt dann hieraus? Bin ich denn so sehr an den Körper und an die Sinne gebunden, dass ich nicht auch ohne sie sein könnte? Aber ich habe mir ja eingeredet, es sei gar nichts in der Welt, kein Himmel, keine Erde, kein Geist, kein Körper. Also bin doch auch ich nicht da? Nein, ganz gewiss war ich da, wenn ich mir dergleichen eingeredet. Aber gibt es nicht irgendeinen sehr mächtigen, sehr schlauen Betrüger, der mit Absicht mich immer täuscht? Ganz zweifellos bin aber eben darum auch ich. Wenn er mich täuscht, mag er mich nun täuschen, so viel er kann, das wird er doch nie bewirken können, dass ich nicht sei, während ich denke, ich sei etwas. Und nachdem ich so alles wieder und immer wieder erwogen habe, muss ich schließlich konstatieren, dass der Satz »Ich bin, ich existiere« unbedingt wahr ist, so oft ich ihn ausspreche oder denke. Ich bin mir aber noch nicht hinreichend klar darüber, wer denn ich bin, jenes Ich, das notwendig ist. Ich muss mich nun in Acht nehmen, dass ich nicht etwa unvorsichtigerweise etwas anderes für mich selbst halte und so selbst in der Erkenntnis dessen in Irrtum gerate, was meiner Behauptung nach das Gewisseste und Klarste ist. Darum will ich mir einmal vergegenwärtigen, für was ich mich früher hielt, ehe ich auf diese Gedanken gekommen war. Von dieser Vorstellung meiner selbst will ich dann alles in Abzug bringen, was durch die schon angeführten Gründe auch nur im Allergeringsten erschüttert werden kann, so dass schließlich genau das allein übrig bleibt, was sicher und unerschütterlich ist. Wofür habe ich mich früher gehalten? Für einen Menschen, selbstverständlich. Was aber ist ein Mensch? Soll ich sagen, ein vernünftiges Tier? Nein, denn dann müsste ich weiter fragen, was ist Tier, was ist vernünftig? Und ich wäre von einer Frage zu mehreren und schwierigeren gelangt. Ich habe auch keine Lust, meine Zeit mit derartigen Spitzfindigkeiten zu vergeuden. Hier will ich viel mehr darauf achten, was sich meinem Nachdenken ganz von selbst und natürlich darstellte, so oft ich mein eigenes Sein betrachtete. Zuerst nun bemerkte ich, dass ich ein Gesicht, ferne Hände, Arme und die ganze Gliedermaschine habe, wie man sie auch an einem Leichnam wahrnimmt. Ich nannte sie Leib. Dann merkte ich, dass ich mich nähre, gehe, fühle und denke, und ich schrieb diese Tätigkeiten der Seele zu. Was aber diese Seele sei, bemerkte ich überhaupt nicht oder stellte sie mir als irgendeinen feinen Stoff vor, als einen Hauch, als Feuer oder Äther, der durch meine gröberen Bestandteile verbreitet sei. Bezüglich meines Körpers hingegen hatte ich nicht den geringsten Zweifel. Ich glaubte, sein Wesen genau zu kennen. Und hätte ich es einmal zu beschreiben versucht, wie es meinem Geiste sich darstellt, so würde ich etwa so gesagt haben. Unter Körper verstehe ich alles, was durch eine Gestalt begrenzt und örtlich umschrieben werden kann. Was den Raum so erfüllt, dass es von ihm jeden anderen Körper ausschließt. Was durch Gefühl, Gesicht, Gehör, Geschmack, Geruch wahrgenommen und sich in verschiedener Weise bewegen kann. Zwar nicht aus eigener Kraft, aber durch irgendein anderes, mit dem es in Berührung kommt. Meiner Meinung nach war nämlich das Vermögen der Selbstbewegung sowie des Empfindens und Denkens in keiner Weise mit dem Wesen des Körpers vereinbar. Ja, ich war geradezu überrascht, dergleichen Fähigkeiten in gewissen Körpern anzutreffen. Nun aber, da ich annehme, irgendein sehr mächtiger und, wenn ich so sagen darf, boshafter Betrüger habe mich in allem, soweit es ihm nur irgend möglich war, irregeführt, kann ich mir dann auch nur noch das Geringste von alledem zuschreiben, was ich zum Wesen des Körpers rechnete. Ich sehe nach, bedenke mir's und überlege hin und her. Aber nichts will sich mir zeigen, und der fruchtlosen Wiederholung werde ich müde. Was gilt nun aber von dem, was ich zum Wesen der Seele rechnete? Zunächst von der Ernährung und dem Gehen. Offenbar bestehen auch diese bloß in der Einbildung, da ich ja gar keinen Körper habe. Aber das Empfinden, auch dieses geschieht nur mit Hilfe des Körpers. Und gar oft schien es mir ja auch im Traume, als empfinde ich, während ich nachher merkte, dass es nicht wahr sei. Und schließlich das Denken? Hier finde ich es. Das Denken ist es. Das Denken allein kann von mir nicht abgetrennt werden. Ich aber bin, ich existiere, das steht fest. Wie lange aber gilt dies? Offenbar solange ich denke, denn es könnte ja auch der Fall sein, dass ich ganz zu sein aufhörte, wenn ich überhaupt nicht mehr denke. Und ich lasse jetzt nichts gelten, als was notwendig wahr ist. Hiernach nun bin ich genau genommen lediglich denkendes Wesen, das heißt Geist, Seele, Verstand oder Vernunft, lauter Bezeichnungen, die mir früher unbekannt waren. Aber ein wirkliches und wahrhaft seiendes Wesen bin ich. Was denn nun aber für ein Wesen? Ich sagte es ja, ein denkendes. Was aber weiter? Ich will meine Einbildungskraft anstrengen. Jener Komplex von Gliedern, den man den menschlichen Leib nennt, bin ich nicht. Auch bin ich nicht etwa ein feiner Dunst, der durch diese Glieder verbreitet ist. Auch kein Wind, kein Feuer, kein Dampf, kein Hauch oder was ich mir sonst erdichten und vorstellen könnte. Denn alles dies habe ich ja gleich nichts gesetzt. Trotz alledem aber bleibt doch der Satz bestehen, ich bin etwas. Es wäre vielleicht nicht ausgeschlossen, dass eben das, was ich gleich nicht setze, weil ich es nicht kenne, in Wahrheit doch mit diesem mir bekannten Ich identisch ist. Ich weiß es nicht und streite nicht darüber. Nur was mir bekannt ist, kann ich beurteilen. Bekannt aber ist mir, dass ich bin. Und ich frage mich, was ist dieses Ich, von dem ich dies weiß? Ganz sicher aber ist, dass die Kenntnis, die ich nun habe, in dieser strengen Fassung nicht abhängig gemacht werden kann von Dingen, deren Existenz ich noch nicht gewiss bin, mithin von nichts, was meine Einbildungskraft sich ausdenkt. Gerade dieses Wort, sich ausdenkt, erinnert mich schon an den Fehler, den ich beging. Denn ich würde mir in der Tat etwas erdenken, wenn ich mir irgendein Vorstellungsbild von mir machte. Denn bildlich vorstellen heißt lediglich die Gestalt oder das Bild eines körperlichen Gegenstandes betrachten. Nun weiß ich aber bereits ganz gewiss, dass ich bin und weiß gleichzeitig, dass möglicherweise alle jene Vorstellungsbilder und überhaupt alles, was sich auf das Wesen des Körpers bezieht, bloße Traumbilder sein könnten. Hiernach scheint es ebenso ungereimt zu sagen, ich will durch mein Vorstellungs- und Einbildungsvermögen genauer mein Wesen zu erkennen suchen, als wenn ich sagte, ich bin zwar schon erwacht und sehe auch bereits etwas Wirkliches, ich sehe es aber noch nicht deutlich genug und will mich drum noch einmal schlafen legen, damit es mir im Traume wahrer und deutlicher erscheine. So erkenne ich denn, dass nichts von alledem, was ich mit Hilfe des Vorstellungsvermögens auffassen kann, zu jener Kenntnis gehört, die ich von mir habe. Und mein Geist muss sich sorgfältigst davon abwenden, wenn er sein eigenes Wesen ganz genau erkennen will. Aber was bin ich denn nun? Ein denkendes Wesen. Was bedeutet das? Ein Wesen, das zweifelt, erkennt, bejaht, verneint, will, nicht will, auch vorstellt und empfindet. In der Tat nicht wenig, wenn das alles zu meinem Wesen gehören soll. Doch warum sollte es nicht dazu gehören? Bin ich es nicht selbst, der ich fast alles bezweifle, der ich aber doch immerhin etwas erkenne, dies eine bejahe, alles andere verneine, aber noch mehr erkennen will und dabei nicht will, dass ich getäuscht werde, der ich mir selbst unwillkürlich vielerlei vorstelle, vieles aber auch empfinde, als käme es von den Sinnen her. Gibt es hierbei etwas, das nicht genau ebenso wahr wäre als mein Sein? Selbst wenn ich immer träumte, selbst wenn der, der mich erschaffen, mich täuschte, so viel er vermag, ist denn alles dies etwas anderes als mein Denken? Kann von alledem etwas ohne mein Ich gedacht werden? Dass ich es bin, der da zweifelt, erkennt, will, das ist so offenbar, dass sich überhaupt nichts finden lässt, wodurch man es mehr verdeutlichen könnte. Ich bin aber ferner auch derselbe, der vorstellt. Denn wenn vielleicht auch, wie ich einmal angenommen habe, gar kein vorgestelltes Objekt wahr wäre, so besteht doch das Vorstellen selbst als ein Vermögen, das einen Teil meines Denkens ausmacht. Ebenso bin ich es auch endlich, der empfindet oder der körperliche Gegenstände wahrnimmt, als ob er Sinn hätte. So sehe ich Licht, höre Geräusch, fühle Wärme. Aber das ist ja nicht richtig, ich träume ja. Nun wohl, aber sicherlich ist mir doch so, als ob ich sehe, höre, warm werde. Dies kann nicht falsch sein. Dies ist es eigentlich, was in mir Empfinden heißt. Und genauso in dieser Auffassung ist das Empfinden eben nichts anderes als Denken. Hiernach beginne ich schon, etwas besser zu erkennen, was ich bin. Es scheint mir aber doch noch, und ich kann mich der Meinung nicht erwehren, dass die körperlichen Gegenstände deren Bilder sich im Denken gestalten, die von den Sinnen aufgefasst werden, viel deutlicher erkannt werden als jenes Etwas in mir, das nicht vorstellbar ist. Wunderbar bleibt allerdings, dass ich die Dinge, die mir als ungewiss, unbekannt, meinem Wesen fremd erscheinen, deutlicher erkenne als das Wahre, Bekannte, als mich selbst. Doch ich sehe, wie die Sache sich verhalten mag. Meinem Geiste bereitet dieses Umherirren Freude. Er will sich nicht in den Schranken der Wahrheit halten lassen. So sei es denn. Wir wollen ihm noch einmal ganz die Zügel schießen lassen. Wenn wir sie nachher zur rechten Zeit wieder anziehen, wird er sich umso leichter lenken lassen. Betrachten wir also jene Dinge, die man gewöhnlich am deutlichsten zu kennen meint. Nämlich die Körper, die wir betasten und sehen. Und zwar nicht die Körper im Allgemeinen, denn solche Allgemeinvorstellungen pflegen etwas verworrener zu sein. Greifen wir vielmehr einen einzelnen speziellen Fall heraus. Nehmen wir zum Beispiel dieses Wachs hier. Erst ganz kürzlich ist es aus der Honigscheibe gewonnen worden. Noch hat es nicht allen Honiggeschmack verloren. Ein wenig hat es auch noch vom Duft der Blumen, aus denen es gesammelt worden. Seine Farbe, seine Gestalt, seine Größe sind deutlich erkennbar. Es ist hart, kalt, man kann es leicht anfassen, und wenn man mit dem Knöchel drauf klopft, gibt es einen Ton von sich. Kurz, alles ist ihm eigen, was zur ganz deutlichen Erkenntnis eines Körpers erforderlich erscheint. Doch sieh da, während ich rede, kommt es dem Feuer nahe. Der Rest des Geschmacks vergeht, sein Geruch verduftet, seine Farbe ändert sich, seine Form verschwindet. Es nimmt zu an Größe, wird flüssig, wird heiß, kaum kann man es noch anfassen. Und schlägt man drauf, so gibt es keinen Ton mehr. Bleibt es nun noch eben dasselbe Wachs? Ich muss gestehen, es bleibt dasselbe. Niemand leugnet es, niemand ist anderer Meinung. Was war denn nun aber an ihm, das so deutlich aufgefasst wurde? Sicherlich nichts von alledem, was ich mit den Sinnen erreichte, denn alles, was unter den Geschmack, den Geruch, das Gesicht, das Gefühl oder das Gehör fiel, hat sich jetzt geändert. Das Wachs aber bleibt. Vielleicht verhielt es sich so, wie ich jetzt denke. Das Wachs selbst nämlich war nicht jene Süße des Honigs, nicht jener Blumenduft, jenes Weiß, jene Form, jener Ton. Es war vielmehr ein Körper, der mir kurz vorher mit solchen, jetzt aber mit anderen Bestimmungen in meiner Vorstellung erschien. Was ist nun aber ganz genau das, was ich hier unter mir zu denken habe? Sehen wir zu. Entfernen wir alles, was zum Wesen des Wachses nicht gehört, und sehen zu, was übrig bleibt. Es ist lediglich ein ausgedehntes, biegsames, veränderliches. Was ist aber biegsam, veränderlich? Etwa die Vorstellung, dass dies Wachs aus der runden Gestalt in eine viereckige oder aus dieser in eine dreieckige gebracht werden kann? Keineswegs, denn wie ich es auffasse, ist es unzählige derartige Umwandlungen fähig. Unzählige aber kann ich mit meinem Vorstellungsvermögen nicht umfassen. Und dieser Begriff kann mithin durch mein Vorstellungsvermögen gar nicht vollzogen werden. Was ist ferner ausgedehnt? Ist vielleicht sogar die Ausdehnung unbekannt? Im schmelzenden Wachs wird sie ja größer, im Heißen noch mehr und immer mehr, wenn die Hitze zunimmt. Ich würde also das Wesen des Wachses falsch beurteilen, wenn ich nicht annähme, dass es auch seiner Ausdehnung nach mehr Veränderungen zulässt, als mein Vorstellungsvermögen je umfassen kann. So muss ich schließlich gestehen, dass ich nicht einmal vorstellen kann, was dieses Wachs hier ist, sondern dies rein geistig auffasse. Ich rede speziell von diesem Wachs hier, vom Wachs im Allgemeinen ist es nämlich noch viel einleuchtender. Was ist denn nun aber dieses Wachs, das man nur rein geistig erfassen kann? Offenbar dasselbe, welches ich sehe, berühre, vorstelle, überhaupt dasselbe, das ich von vornherein annehme. Aber wohl zu bemerken, die Wahrnehmung desselben besteht nicht in einem Sehen, Berühren, Vorstellen und bestand überhaupt nie darin, wenn mir es auch früher so vorkam. Sie besteht vielmehr in einem bloßen geistigen Einblick, der unvollkommen und verworren sein kann, wie bisher, oder klar und deutlich, wie jetzt, je nachdem ich mehr oder weniger auf seine Bestandteile achte. Hierbei setzt es mich nun in Verwunderung, wie sehr doch mein Geist zu Irrtümern hinneigt. Denn wiewohl ich dies bei mir schweigend und ohne ein Wort zu reden überlege, hänge ich doch an den Worten und lasse mich vom Sprachgebrauch verleiten. Wir sagen nämlich, wir sehen das Wachs selbst, und dass es vorhanden ist, urteilen wir nicht erst aus seiner Farbe oder Gestalt. Hieraus könnte ich ohne weiteres schließen, das Wachs werde durch das Sehen des Auges, nicht aber durch die bloße Einsicht des Geistes erkannt. Da sehe ich aber zufällig von meinem Fenster aus die Leute auf der Straße vorübergehen. Ich bin gewohnt, ganz ebenso wie vom Wachs zu sagen, ich sehe sie. Aber was sehe ich denn außer Hüten und Kleidern, unter denen auch Automaten stecken könnten? Ich urteile aber, es seien Menschen. So erfasse ich also das, was ich mit den Augen zu sehen meinte, in Wahrheit nur durch das Urteilsvermögen, welches meinem Geiste innewohnt. Aber ich will doch weiser sein als die Menge. Fast schäme ich mich, einen Zweifelsgrund aus Redensarten herzuleiten, welche die Menge erfunden hat. Fahren wir also fort. Sehen wir zu, ob ich das Wesen des Wachses vollkommener und klarer erfasste, als ich es zuerst erblickte und der Meinung war, ich erkenne es durch einen äußeren Sinn oder doch überhaupt in sinnlicher Weise, das heißt durch das Vorstellungsvermögen, oder ob dies erst jetzt der Fall ist, nachdem ich sorgfältiger untersucht habe, sowohl was es ist, als wie es erkannt wird. Hierüber kann gewiss kein Zweifel herrschen. Was war denn in jener ersten Auffassung Deutliches? Auch jedes Tier hätte solche Wahrnehmungen haben können. Wenn ich aber das Wachs von seinen äußeren Formen unterscheide und es gleichsam seiner Hülle entkleidet an sich betrachte, so kann ich es in der Tat nicht ohne den menschlichen Geist erfassen, wiewohl auch da noch ein Irrtum in meinem Urteil möglich ist. Was soll nun aber von eben diesem Geiste, das heißt von mir selbst, gelten? Außer dem Geiste erkenne ich nämlich jetzt nichts mehr in mir an. Wie? Sollte ich, da ich dieses Wachs so deutlich zu erfassen scheine, sollte ich nicht mich selbst nicht nur viel wahrer und gewisser, sondern auch viel deutlicher und klarer erkennen? Denn wenn ich urteile, das Wachs ist, weil ich es sehe, so folgt sicherlich noch viel klarer auch mein eigenes Dasein daraus, dass ich das Wachs sehe. Denn es wäre ja möglich, dass das, was ich sehe, in Wirklichkeit gar kein Wachs ist. Es wäre sogar möglich, dass ich nicht einmal Augen habe, um damit zu sehen. Ganz und gar unmöglich aber ist es, dass ich, wenn ich sehe, oder, was mir ganz dasselbe ist, wenn ich zu sehen denke, dass ich selbst, der ich denke, nicht irgendetwas sei. Ebenso, wenn ich urteile, das Wachs sei, weil ich es berühre, so folgt wiederum dasselbe, nämlich, dass ich bin. Und ganz dasselbe ergibt sich auch, wenn ich auf das Dasein des Wachses aus meinem Vorstellen oder aus irgendetwas anderem schließe. Ganz dasselbe aber, was ich vom Wachs bemerke, lässt sich auf alle anderen Dinge, die außer mir liegen, anwenden. Ferner, wenn mir die Wahrnehmung des Wachses deutlicher erschien, als sie sich mir nicht nur durch das Gesicht oder das Gefühl allein kundgab, sondern in mehrfacher Weise, muss ich dann nicht zugeben, dass ich mich selbst nun noch um vieles deutlicher erkenne, da ja alles, was mir zur Kenntnis des Wachses oder irgendeines anderen Körpers verhelfen könnte, gleichzeitig noch viel besser das Wesen meines Geistes dartut? Es gibt aber außerdem noch so vielerlei im Geiste selbst, wodurch man zu einer klaren Erkenntnis desselben gelangen kann, dass das, was wir von den Körpern herleiteten, kaum nennenswert erscheint. Doch siehe, so bin ich schließlich ganz von selbst dahin gekommen, wohin ich wollte. Ich weiß jetzt, dass die Körper nicht eigentlich von den Sinnen oder von dem Vorstellungsvermögen, sondern von dem Verstande alleine erfasst werden. Und zwar nicht, weil wir sie berühren und sehen, sondern lediglich, weil wir sie denken. Und so erkenne ich denn, dass ich nichts leichter und klarer aufzufassen vermag als meinen Geist. Alte Meinungen, an die man sich einmal gewöhnt hat, lassen sich aber nicht so ohne weiteres ablegen. Und so will ich hier ein wenig Halt machen, damit sich diese neue Erkenntnis durch ein längeres Verweilen bei dieser Betrachtung meinem Gedächtnis umso tiefer einpräge. Dritte Betrachtung: Das Dasein Gottes. Nun will ich meine Augen schließen, meine Ohren verstopfen, alle meine Sinne will ich abwenden. Sogar die Bilder von körperlichen Gegenständen will ich alle aus meinem Denken vertilgen. Oder, da dies doch kaum möglich sein dürfte, will ich sie wenigstens als leere Trugbilder für nichts achten. Zu mir allein will ich reden und in mein Innerstes blicken und mich so allmählich mit mir selbst bekannter und vertrauter zu machen suchen. Ich bin ein Wesen, welches denkt, das heißt, zweifelt, bejaht, verneint, einiges erkennt, vieles nicht weiß, will und nicht will, vorstellt und auch empfindet. Obwohl nämlich das, was ich denke oder vorstelle, außer mir vielleicht nichts ist, so sind doch, wie ich bereits oben bemerkte, sicherlich jene Denkweisen, die ich Sinne und Vorstellungen benenne, insofern sie lediglich als Denkweisen gefasst werden, etwas Wirkliches in mir. Mit diesen wenigen Worten nun habe ich alles angeführt, was ich wirklich weiß, soweit mir wenigstens bis jetzt klar geworden ist, dass ich es weiß. Nun will ich sorgfältiger um mich schauen, ob sich vielleicht noch anderes bei mir findet, das ich bisher unbeachtet ließ. Ich bin sicher, dass ich ein denkendes Wesen bin. Müsste ich denn also nicht auch wissen, was dazugehört, dass ich einer Sache sicher bin? Es ist doch in jener ersten Erkenntnis nichts anderes enthalten als eine klare und deutliche Auffassung dessen, was ich behaupte. Diese aber könnte offenbar nicht genügen, mich der Wahrheit eines Gegenstandes zu vergewissern, wenn es überhaupt möglich wäre, dass etwas, das ich so klar und deutlich einsehe, nicht wahr sei. Somit darf ich wohl als allgemeine Regel festhalten: Wahr ist alles das, was ich ganz klar und deutlich einsehe. Allein ich habe ja früher vieles als ganz gewiss und offenbar gelten lassen und fand nachher doch, dass es ungewiss sei. Was war denn dies? Es war Erde und Himmel, die Sterne und alles andere, das ich mit den Sinnen erfasste. Was aber war mir denn dabei so klar? Offenbar nur, dass dergleichen Vorstellungen oder Gedanken meinem Geiste sich darstellten. Dass jene Vorstellungen in mir stattfinden, das leugne ich ja auch jetzt nicht. Es war aber noch etwas anderes, das ich behauptete, und so zu glauben gewohnt war, dass ich es sogar deutlich wahrzunehmen meinte, während ich es in der Tat doch nicht wahrnahm, nämlich das Dasein von Dingen außer mir, von denen jene Vorstellungen ausgingen und denen dieselben ganz ähnlich wären. Hierin irrte ich entweder oder, falls ich recht hatte, ergab sich mir dies sicherlich nicht Kraft meiner Wahrnehmung. Wie verhielt es sich aber, wenn ich in der Arithmetik oder Geometrie irgendetwas ganz Einfaches und leicht Fassliches betrachtete, wie zum Beispiel, dass 2 und 3 zusammen 5 gibt und dergleichen? Solche Sätze wenigstens sah ich doch wohl klar genug ein, um behaupten zu können, sie seien wahr. Allerdings erklärte ich sie später auch nur aus dem einzigen Grunde für zweifelhaft, weil mir in den Sinn kam, es hätte vielleicht ein Gott mich so schaffen können, dass ich selbst in den scheinbar handgreiflichsten Dingen mich meiner Natur nach im Irrtum befinde. So oft diese vorgefasste Meinung von Gottes Allmacht mir aufstößt, muss ich allerdings gestehen, dass Gott, wenn er nur wolle, mich leicht könne irren lassen, selbst in Dingen, die ich mit meinem geistigen Auge aufs Klarste zu sehen meine. Wende ich mich dann aber den Dingen selbst zu, die ich so ganz klar wahrzunehmen glaube, so werde ich jedes Mal so ganz von der Wahrheit durchdrungen, dass ich unwillkürlich in die Worte ausbreche. Täusche mich einer, wenn er es vermag. Das wird er doch niemals zu Wege bringen, dass ich nichts bin, während ich denke, ich sei etwas. Oder dass es je wahr wäre, dass ich nie gewesen, da ich doch nun wirklich bin. Oder auch, dass 2 und 3 zusammen mehr oder weniger als 5 sei und dergleichen. Denn darin erkenne ich einen offenbaren Widerspruch. Da ich nun aber sicherlich keine Veranlassung zu der Annahme habe, es sei ein Gott, der mich täuscht, ja ich nicht einmal sicher weiß, ob es überhaupt einen Gott gibt, so ist ein Zweifel, der sich lediglich auf diese Annahme stützt, sehr schwach und sozusagen metaphysisch begründet. Doch auch diesen letzten Zweifel will ich beseitigen und muss daher, sobald sich Gelegenheit dazu bietet, untersuchen, ob ein Gott ist. Und falls er ist, ob er ein Betrüger sein kann. Solange ich nämlich dies nicht weiß, kann ich wohl überhaupt über nichts jemals Gewissheit erlangen. Doch um den Verlauf der Untersuchung nicht zu unterbrechen, dürfte es zunächst angemessen sein, alle Gedanken in gewisse Gattungen einzuteilen und festzustellen, worin Wahrheit und Irrtum eigentlich besteht. Gewisse Gedanken sind gleichsam Bilder von Dingen, und diesen allein kommt eigentlich der Name Vorstellung zu. So zum Beispiel, wenn ich mir einen Menschen, eine Chimäre, den Himmel, einen Engel oder Gott denke. Andere Gedanken haben außerdem noch eine andere Form. Wenn ich zum Beispiel will, wenn ich fürchte, bejahe, verneine, so denke ich mir zwar stets ein Etwas, das diesem Denken zugrunde liegt, aber ich denke mir noch etwas mehr dabei als ein bloßes Bild von jenem Etwas. Solche Gedanken sind einmal die sogenannten Begehrungen oder Affekte, dann die Urteile. Was nun die Vorstellungen anbetrifft, so können sie eigentlich nicht falsch sein, wenn man sie nur an sich betrachtet und auf nichts anderes bezieht. Ob ich eine Ziege oder eine Chimäre mir vorstelle, dass ich es vorstelle, ist im einen Fall ebenso wahr wie im anderen. Auch beim Willen und den Affekten brauche ich keinen Irrtum zu fürchten. Denn wenn ich auch Schlechtes oder ganz und gar Unmögliches wünschen kann, so bleibt es darum doch immer wahr, dass ich solches begehre. So bleiben nur die Urteile allein, bei denen ich mich vor Irrtum hüten muss. Der hauptsächlichste und häufigste Irrtum aber, den man in ihnen finden kann, besteht darin, dass ich meine, die Vorstellungen, die in mir sind, seien gewissen Dingen außer mir ähnlich und entsprechend. In der Tat, wenn ich die Vorstellungen nur als gewisse Arten meines Denkens betrachten und auf nichts anderes beziehen würde, so könnten sie mir kaum irgendeinen Stoff zum Irrtum geben. Von diesen Vorstellungen nun sind die einen dem Anscheine nach mir angeboren. Andere sind mir von außen gekommen, andere aber habe ich mir selbst gebildet. Wenn ich erkenne, was Ding, Wahrheit, Denken ist, so kann ich dies wohl lediglich aus meinem eigenen Wesen schöpfen. Höre ich dagegen ein Geräusch, sehe ich die Sonne, fühle das Feuer, so meinte ich bisher, dies käme von Dingen außer mir. Vorstellungen aber wie Sirenen, Hippogryphen und dergleichen bilde ich mir selbst. Doch ich könnte auch annehmen, alle Vorstellungen kämen von außen, oder alle seien mir angeboren, oder alle seien von mir gebildet. Noch habe ich ja ihren wahren Ursprung nicht klar erkannt. Doch hier handelt es sich vorzüglich um diejenigen, welche ich als entlehnt von Dingen außer mir ansehe. Und es fragt sich, was veranlasst mich, diese Vorstellungen für Abbilder von Dingen zu halten? Die Natur scheint es mich ebenso gelehrt zu haben. Zudem erwarte ich auch, dass diese Vorstellungen nicht von meiner Willkür, mithin nicht von mir abhängen, denn oft habe ich sie selbst gegen meinen Willen. So empfinde ich Wärme, ob ich nun will oder nicht. Darum glaube ich, die Wärmeempfindung oder Vorstellung komme mir von etwas, das von mir ganz verschieden ist, von der Wärme des Feuers, bei dem ich sitze. Was ist dann aber näher liegend als die Meinung, jenes Ding sende mir eher seinesgleichen zu als etwas anderes? Wenn ich hier sage, die Natur hat es mich so gelehrt, so meine ich damit nur, ein unwillkürlicher Trieb bringe mich zu diesem Glauben, nicht aber ein natürliches Erkenntnisvermögen stelle es mir als wahr hin. Das sind zwei sehr verschiedene Dinge. Was mir nämlich durch das natürliche Erkenntnisvermögen einleuchtet, wie zum Beispiel der Satz, dass aus meinen Zweifeln mein Sein folgt und ähnliches, das kann in keiner Weise zweifelhaft sein, weil es kein anderes Vermögen geben kann, dem ich so wie jenem Lichte der Erkenntnis vertraue. Oder das mir klar machen könnte, es sei nicht wahr, was ich vermöge, jenes Lichtes erkenne. Was aber die natürlichen Triebe anlangt, so habe ich schon früher oftmals gefunden, dass ich von ihnen zum Schlechten angetrieben wurde, wenn es sich darum handelte, das Gute zu erwählen. Und ich sehe nicht ein, warum ich ihnen in anderen Dingen mehr Vertrauen schenken soll. Wenn nun aber auch jene Vorstellungen unabhängig sind von meinem Wollen, so ist damit noch nicht gesagt, dass sie von außer mir liegenden Dingen herkommen. Gleich wie die oben erwähnten Triebe wohl in mir sind, aber gleichwohl von meinem Wollen verschieden zu sein scheinen, so könnte es wohl auch ein anderes, mir nur noch nicht hinreichend bekanntes Vermögen in mir geben, das jene Vorstellungen hervorbringt. So habe ich es ja bisher auch schon immer beobachtet, dass im Schlafe, ohne irgendwelches Zutun äußerer Dinge, Vorstellungen in mir entstehen. Selbst wenn aber schließlich auch die Vorstellungen von äußeren Dingen herrührten, so folgt daraus doch noch nicht, dass sie jenen Dingen auch ähnlich sein müssten. Meine ich doch vielmehr häufig gerade hier einen großen Unterschied angetroffen zu haben. So finde ich in mir beispielsweise zwei verschiedene Vorstellungen von der Sonne. Die eine hat ihren Ursprung in den Sinnen und ist hauptsächlich zu jenen zu rechnen, die ich meiner Meinung nach von außen erhalte. Nach dieser Vorstellung erscheint mir die Sonne sehr klein. Die andere Vorstellung habe ich aus astronomischen Beweisen gewonnen, das heißt, ich habe sie aus gewissen mir angeborenen Begriffen herausentwickelt oder in irgendeiner anderen Weise gebildet. Hiernach stellt sich die Sonne vielmal größer als die Erde dar. Beide Vorstellungen können aber der einen außer mir befindlichen Sonne nicht ähnlich sein. Und die Vernunft sagt mir, dass gerade diejenige ihr am unähnlichsten ist, die doch am allerunmittelbarsten von der Sonne selbst herzukommen schien. Aus alledem geht zur Genüge hervor, dass nicht ein sicheres Urteil, sondern nur ein blinder Trieb mich zu der Meinung veranlasste, es gebe Dinge, die von mir verschieden sind und mir Vorstellungen oder Bilder von sich durch Vermittlung der Sinnesorgane oder auf andere Weise zusenden. Es zeigt sich mir aber noch ein anderer Weg, um festzustellen, ob einige von den Dingen, deren Vorstellungen ich in mir habe, auch außer mir existieren. Inwiefern nämlich jene Vorstellungen lediglich gewisse Arten des Denkens sind, finde ich zwischen ihnen keinen Unterschied und alle scheinen in gleicher Weise aus mir hervorzugehen. Insofern aber die eine dies, die andere das darstellt, sind sie offenbar sehr verschieden voneinander. Ohne Zweifel sind die, welche Substanzen darstellen, in gewisser Beziehung mehr. Sie enthalten sozusagen mehr objektive Realität in sich als die, welche nur Eigenschaften oder Akzidenzen darstellen. Und wenn ich einen höchsten Gott vorstelle, der ewig, unendlich, allweise, allmächtig und der Schöpfer aller Dinge ist, die außer ihm sind, so hat wiederum diese Vorstellung mehr objektive Realität in sich als die, welche endliche Substanzen darstellen. Nun sagt uns aber unser natürliches Erkenntnisvermögen, dass in der ganzen wirksamen Ursache mindestens ebenso viel Realität enthalten sein muss, als in der Wirkung eben dieser Ursache. Woher könnte denn die Wirkung anders ihre Realität empfangen als von der Ursache? Und wie könnte die Ursache diese geben, wenn sie sie nicht selbst hätte? Daraus aber ergibt sich, dass weder etwas aus nichts entstehen kann, noch ein vollkommeneres, das heißt mehr Realität enthaltendes, aus einem unvollkommeneren. Und das gilt offenbar nicht nur für diejenigen Wirkungen, deren Realität eine aktuale oder formale ist, sondern auch für die Vorstellungen, bei denen nur eine objektive Realität in Betracht kommt. Das heißt also, es ist ganz unmöglich, dass beispielsweise ein Stein, der bisher nicht da war, jetzt zu sein anfange. Es sei denn, dass er von etwas anderem ins Dasein gerufen wird, indem das ganze Sein, das im Steine gesetzt wird, entweder im gleichen oder im höheren Grade enthalten ist. Ebenso wie es auch unter anderem unmöglich ist, dass einem Dinge, das bisher nicht warm war, Wärme zugeführt werde, außer von einem anderen Dinge, das mindestens auf derselben Seinsstufe steht, wie die Wärme. Ich konnte aber auch nicht einmal die Vorstellung der Wärme oder des Steines haben, wenn sie nicht durch eine Ursache in mir hervorgerufen ist, die mindestens ebenso viel Realität enthält, als ich im Steine oder in der Wärme vorstelle. Zwar geht nichts von der aktualen oder formalen Realität der Ursache in meine Vorstellung über. Man darf aber darum doch nicht glauben, diese Vorstellung müsse darum weniger real sein. Vielmehr bedarf die Vorstellung an sich ihrem Wesen nach keiner anderen formalen Realität außer der, die sie von meinem Denken entlehnt, dessen Modus sie ist. Damit aber diese Vorstellung gerade diese oder jene objektive Realität enthalte und nicht eine andere, dazu bedarf sie einer Ursache, die wenigstens ebenso viel formale Realität besitzt, als sie selbst an objektiver Realität enthält. Denn, gesetzt den Fall, in der Vorstellung finde sich etwas, das in ihrer Ursache nicht war, so hätte sie es folglich von nichts. So unvollkommen nun auch jene Seinsweise sein mag, durch die ein Ding im Geiste durch die Vorstellung vergegenständlicht ist, so ist sie sicherlich doch nicht völlig gleich null und kann daher auch nicht aus nichts hervorgehen. Da die Realität, die ich in meinen Vorstellungen anschaue, nur eine objektive ist, so könnte man meinen, dieselbe Realität brauche nicht formal in den Ursachen jener Vorstellungen zu sein. Es genüge, wenn sie in ihnen ebenfalls objektiv sei. Doch diese Annahme ist unzulässig. Denn wie die objektive Seinsweise den Vorstellungen ihrem Wesen nach entspricht, so entspricht die formale Seinsweise den Ursachen der Vorstellungen, deren Natur gemäß. Wenigstens den ersten und hauptsächlichsten Ursachen. Es kann ja wohl auch eine Vorstellung aus einer anderen hervorgehen, aber ohne Ende kann das nicht fortgehen. Schließlich muss man doch bei einer ersten Vorstellung ankommen, deren Ursache gleichsam das Original ist, in dem alle Realität formal wirklich enthalten ist, die sich in der Vorstellung nur objektiv findet. So leuchtet mir nun vermöge meiner natürlichen Erkenntniskraft ein, dass meine Vorstellungen gleichsam Bilder sind, die zwar leicht hinter der Vollkommenheit der Dinge, von denen sie herrühren, zurückbleiben, niemals aber Größeres oder Vollkommeneres als jene enthalten können. Je länger und sorgfältiger ich dies alles prüfe, umso klarer und deutlicher sehe ich seine Richtigkeit ein. Was folgt nun aber schließlich daraus? Wenn die objektive Realität einer von meinen Ideen so groß ist, dass sie mit Gewissheit weder mit demselben noch mit einem höheren Grade von Realität in mir enthalten sein und ich selbst mithin nicht ihre Ursache sein kann, so folgt daraus notwendig, dass ich nicht allein in der Welt bin. Es muss noch etwas anderes existieren, das die Ursache jener Vorstellung ist. Findet sich in mir aber keine solche Vorstellung, so hätte ich gar keinen Grund, der mich der Existenz eines Wesens außer mir versicherte. Ich habe mich ja aufs Sorgfältigste nach allem umgeschaut, konnte aber bis jetzt nichts anderes finden. Unter meinen Vorstellungen nun, außer der von mir selbst, die uns hier keine Schwierigkeiten bereitet, befindet sich eine, die Gott, andere, die Körper und leblose Wesen, wieder andere, welche Engel, dann solche, die Tiere und schließlich solche, die Menschen meinesgleichen vorstellen. Was die Vorstellungen von anderen Menschen, von Tieren und von Engeln anbetrifft, so erkenne ich leicht, dass dieselben, aus denen, die ich von mir, den Körpern und Gott habe, sich bilden lassen, selbst wenn es außer mir weder Menschen noch Tiere noch Engel in der Welt gäbe. In den Vorstellungen von Körpern aber findet sich nichts, das so viel Realität besäße, dass es nicht auch aus mir selbst hätte hervorgehen können. Denn wenn ich genauer zusehe und sie einzeln prüfe, wie ich gestern die Vorstellung des Wachses prüfte, so bemerkte ich nur weniges, das ich an ihnen klar und deutlich auffasse, nämlich die Größe oder die Ausdehnung in Länge, Breite und Tiefe, ferner die Gestalt, die durch die Begrenzung der Ausdehnung entsteht, die Lage, welche verschiedene Gestaltungen gegeneinander einnehmen und die Bewegung oder die Veränderung dieser Lage. Man könnte noch hinzufügen, Substanz, Dauer und Zahl. Alles Übrige aber, wie Licht und Farben, Töne, Gerüche, Geschmack, Wärme und Kälte sowie die anderen fühlbaren Eigenschaften, denke ich nur ganz verworren und dunkel. Und weiß darum auch nicht, ob sie wahr oder falsch sind, das heißt, ob die Vorstellungen, die ich von ihnen habe, Vorstellungen von Dingen oder Nicht-Dingen sind. Wiewohl nämlich, wie ich kurz vorher bemerkte, die eigentliche oder formale Falschheit nur in Urteilen anzutreffen ist, so gibt es doch auch eine materiale Falschheit in den Vorstellungen, wenn sie nämlich ein Nicht-Ding als Ding vorstellen. So sind beispielsweise die Vorstellungen von Wärme und Kälte so wenig klar und deutlich, dass ich aus ihnen nicht entnehmen kann, ob die Kälte nur ein Mangel an Wärme ist oder ob die Wärme ein Mangel an Kälte oder ob beides wirkliche Eigenschaften sind oder keines von beiden. Da nun aber alle Vorstellungen nur Vorstellungen von Dingen sein können, so würde die Vorstellung, die mir die Kälte als etwas Wirkliches und Positives hinstellt, nicht mit Unrecht falsch genannt werden, falls wirklich Kälte lediglich Wärmemangel wäre. Entsprechendes gilt in den anderen Fällen. Hiernach nun ist es in der Tat nicht nötig, für diese Vorstellungen einen anderen Urheber als mich selbst zu suchen. Denn sind sie falsch, das heißt, stellen sie keine Dinge dar, so sagt mir mein natürliches Erkenntnisvermögen, dass sie aus nichts hervorgehen. Das heißt, dass sie nur darum in mir sind, weil meine Natur etwas fehlt, weil sie nicht ganz vollkommen ist. Sind sie aber wahr, so bieten sie mir doch so wenig Realität dar, dass ich sie nicht einmal von dem Nichtseienden unterscheiden kann. Und ich sehe nicht ein, warum sie nicht aus mir selbst hervorgehen könnten. Von dem dagegen, was in den Vorstellungen von Körpern klar und deutlich ist, könnte ich wohl einiges von der Vorstellung meines Ich entlehnt haben, nämlich Substanz, Dauer, Zahl und Ähnliches. Ich denke mir nämlich den Stein als eine Substanz oder ein Wesen, das durch sich selbst zu bestehen vermag. Ich denke mir ferner mein Ich als Substanz. Nun fasse ich zwar mich selbst als denkendes, nicht ausgedehntes Wesen, den Stein aber als ausgedehntes, nicht denkendes Wesen auf, und es ist somit ein sehr großer Unterschied zwischen beiden Auffassungen. Darin aber stimmen sie doch überein, dass beide Substanzen sind. Ebenso, wenn ich wahrnehme, dass ich jetzt bin und mich erinnere, dass ich auch früher eine Zeit lang bestand, wenn ich ferner mehrere Gedanken habe, deren Zahl ich kenne, so gewinne ich die Vorstellungen von Dauer und Zahl, die ich nun auch auf beliebige andere Dinge übertragen kann. Alles andere aber, aus dem die Vorstellungen von Körpern sich zusammensetzen, wie Ausdehnung, Gestalt, Lage, Bewegung, sind zwar in mir, der ich lediglich denkendes Wesen bin, nicht wirklich formaliter enthalten, da sie aber nur gewisse Eigenschaften einer Substanz sind, ich aber selbst eine Substanz bin, so können sie offenbar in mir vermöge meiner größeren Realität imminenter enthalten sein. So bleibt also allein die Vorstellung Gottes übrig, bei der es sich fragt, ob sie etwas enthält, das aus mir nicht hat hervorgehen können. Unter Gott verstehe ich ein unendliches, unabhängiges, allweises, allmächtiges, substanzielles Wesen, von dem ich und alles, was etwa noch außer mir existiert, geschaffen bin. Diese ganze Vorstellung ist derartig, dass ich umso weniger mir denken kann, sie sei aus mir selbst hervorgegangen, je sorgfältiger ich sie ins Auge fasse. So ergibt sich denn aus dem oben Gesagten, dass Gott notwendig ist. Zwar habe ich eine Vorstellung von Substanz, weil ich selbst Substanz bin. Dies kann jedoch nicht die Vorstellung einer unendlichen Substanz sein, da ich selbst endlich bin. Eine solche Vorstellung kann vielmehr nur von einer wirklich unendlichen Substanz hervorgehen. Auch darf ich nicht etwa glauben, ich erfasse das Unendliche nicht durch eine wirkliche Vorstellung, sondern nur durch Negation des Endlichen, ähnlich wie ich die Ruhe und die Finsternis durch Negation der Bewegung und des Lichtes erfasse. Ich erkenne vielmehr ganz klar, dass die unendliche Substanz mehr Realität enthält als die endliche. Dass mithin in gewissem Sinne die Vorstellung des Unendlichen, der des Endlichen, das heißt die Vorstellung Gottes, der des Ich, vorausgeht. Wie könnte ich denn wissen, dass ich zweifle, dass ich begehre, das heißt, dass mir etwas fehlt und dass ich unvollkommen bin, wenn in mir nicht die Vorstellung eines vollkommeneren Wesens wäre, mit dem ich mich vergleichen kann, um meine Mängel zu erkennen? Auch kann man nicht sagen, diese Gottesvorstellung sei vielleicht materialfalsch und könne daher ebenso gegenstandslos sein, wie ich es vorhin von den Vorstellungen der Wärme und Kälte und Ähnlichem bemerkte. Im Gegenteil vielmehr, sie ist äußerst klar und bestimmt und enthält mehr objektive Realität als irgendeine andere. Und darum ist keine an sich wahre. Bei keiner ist der Verdacht der Falschheit mehr ausgeschlossen als bei ihr. Diese Vorstellung eines vollkommensten und unendlichen Wesens, sage ich, ist vollkommen wahr. Könnte man vielleicht auch sich einbilden, ein solches Wesen existiere nicht? Das kann ich mir doch nicht einbilden, dass die Vorstellung desselben mir nichts Reales biete, wie ich es vorhin von der Vorstellung der Kälte sagte. Jene Vorstellung ist aber auch vollkommen klar und bestimmt, denn in ihr ist alles völlig enthalten, was ich klar und deutlich wahrnehme, was wirklich und wahr ist und eine gewisse Vollkommenheit in sich schließt. Auch das lässt sich nicht einwenden, dass ich das Unendliche nicht zu fassen vermag und dass sogar unzähliges andere in Gott ist, das ich weder erfassen noch auch überhaupt mit meinem Denken irgendwie erreichen kann. Es liegt nämlich in der Natur des Unendlichen, dass es von mir, der ich endlich bin, nicht begriffen werden kann. Und es genügt, dass ich dies einsehe und erkenne, dass alles, was ich klar auffasse und worin ich eine gewisse Vollkommenheit erkannt habe, ebenso wie vielleicht noch unzähliges andere, von dem ich nichts weiß, in Gott wirklich enthalten oder in seiner Seinsfülle einbegriffen sei. Die Vorstellung, die ich von Gott habe, ist dann die wahrste, klarste und deutlichste aller meiner Vorstellungen. Vielleicht aber bin ich mehr, als ich selbst meine. Vielleicht sind alle jene Vollkommenheiten, die ich Gott zuschreibe, gewissermaßen Potenzial in mir, wenn sie sich auch noch nicht äußern und zur Wirklichkeit gelangen. Ich bemerke ja, wie meine Erkenntnis sich allmählich erweitert, und ich sehe nicht ein, warum sie sich so nicht mehr und mehr bis ins Unendliche erweitern sollte. Und warum ich ferner nicht mit Hilfe dieser so vermehrten Erkenntnis zu allen übrigen Vollkommenheiten Gottes gelangen könnte. Und endlich, warum das Vermögen zu diesen Vollkommenheiten, wenn es in mir ist, nicht hinreichen sollte, die Vorstellung derselben hervorzubringen. Doch alles dies ist unmöglich. Erstens nämlich, gesetzt auch meine Erkenntnis nehme allmählich zu und vieles sei Potenzial in mir, das noch nicht in Wirksamkeit getreten, so gehört doch nichts von alledem zur Vorstellung Gottes, in der es überhaupt nichts Potenziales gibt. Gerade das allmähliche Zunehmen ist ja der sicherste Beweis der Unvollkommenheit. Nehme aber auch zweitens meine Erkenntnis immer mehr zu, so sehe ich gleichwohl nicht ein, wie sie je dadurch ein aktual Unendliches werden sollte, dass sie niemals dahin gelangen wird, dass sie keines weiteren Zuwachses mehr fähig wäre. Gott aber fasse ich als ein aktual Unendliches auf, und seiner Vollkommenheit kann nichts zugefügt werden. Ich sehe aber drittens auch ein, dass das objektive Sein der Vorstellung nicht durch ein bloß potenzielles Sein, das, richtig gesagt, nichts ist, hervorgebracht werden kann, sondern lediglich durch aktuales oder formales Sein. Alles dies kann man bei genauer Aufmerksamkeit durch das natürliche Erkenntnisvermögen ganz klar einsehen. Bin ich aber weniger aufmerksam und die sinnlichen Vorstellungsbilder trüben mein geistiges Auge, so vermag ich mir nicht so leicht Rechenschaft darüber zu geben, warum die Vorstellung eines vollkommeneren Wesens als ich notwendig von einem wirklich vollkommeneren Wesen herrühren muss. Darum will ich ferner zusehen, ob ich, der ich jene Vorstellung habe, auch sein könnte, wenn es kein solches Wesen gäbe. Da fragt sich's nun, woher würde ich dann meine Existenz haben? Nun, etwa von mir selbst oder von meinen Eltern oder irgendwelchen anderen unvollkommeneren Wesen als Gott? Denn etwas Vollkommeneres oder auch nur ebenso Vollkommenes wie Gott ist gänzlich undenkbar. Wäre ich nun aber aus mir selbst, so würde ich nicht zweifeln und nichts begehren. Es würde mir überhaupt gar nichts fehlen. Ich würde mir alle Vollkommenheiten verliehen haben, die ich mir irgendwie vorstelle. Und so wäre ich selbst Gott. Ich brauche nicht etwa zu denken, das, was mir noch fehlt, sei vielleicht schwieriger zu erreichen als das, was ich bereits habe. Im Gegenteil, es wäre offenbar weit schwieriger für mich gewesen, als denkendes Wesen, als Denksubstanz aus dem Nichts ins Dasein zu treten, als die Kenntnis vieler unbekannter Dinge zu erwerben. Denn das sind doch nur Akzidenzen jener Substanz. Konnte ich mir das Größere verleihen, so hätte ich mir gewiss nichts versagt, was leichter zu erreichen ist. Und auch von alledem hätte ich mir nichts versagt, was ich in der Vorstellung Gottes wahrnehme, denn alles dies erscheint mir gar nicht schwerer erreichbar zu sein. Wäre aber doch etwas dabei, was schwieriger ist, so müsste es mir auch schwieriger erscheinen, falls ich wenigstens all meinen übrigen Besitz von mir selbst hätte. Ich würde dann nämlich erkennen, dass meiner Macht dort eine Schranke gesetzt ist. Der Macht dieser Gründe kann ich mich auch nicht entziehen, indem ich annehme, ich sei immer gewesen, wie ich jetzt bin. Um daraus weiter zu folgern, nach einem Urheber meines Daseins brauche ich gar nicht weiter zu forschen. Die ganze Zeit meines Lebens kann ich nämlich in unzählige Teile zerlegen. Und jeder dieser Teile ist gänzlich unabhängig von allen anderen. Daraus, dass ich im vorhergehenden Augenblick war, folgt also keineswegs, dass ich auch jetzt sein müsste. Es sei denn, dass irgendeine Ursache mich gleichsam für diesen Augenblick von Neuem schafft. Das heißt, mich erhält. Fassen wir nämlich genau das Wesen der Dauer ins Auge. So ist klar, dass eben dieselbe Kraft und Tätigkeit nötig ist, um ein Ding in den einzelnen Momenten seiner Dauer zu erhalten, als zu seiner Neuschöpfung erforderlich wäre, wenn es noch gar nicht existierte. Der Satz, dass Erhalten und Schaffen sich nur der Art der Auffassung nach unterscheiden, ist also einer von denen, die wir durch unser natürliches Erkenntnisvermögen klar einsehen. So muss ich also nun mir selbst die Frage vorlegen, ob ich eine Kraft besitze, vermöge, der ich bewirken kann, dass ich, der ich in diesem Momente bin, auch im folgenden Momente sein werde. Da ich nämlich lediglich ein denkendes Wesen bin oder doch nur allein insoweit hier von mir rede, als ich ein solches Wesen bin, so müsste ich ohne Zweifel mit einer solchen Kraft bewusst sein, wenn ich sie besäße. Ich bemerke aber keine solche Kraft und erkenne eben daraus aufs Klarste, dass ich von einem mir verschiedenen Wesen abhänge. Doch vielleicht ist dieses Wesen gar nicht Gott. Vielleicht sind es meine Eltern, die mich ins Dasein gerufen, oder es war eine andere, weniger vollkommene Ursache als Gott. Es ist aber klar, wie ich schon oben sagte, dass in der Ursache mindestens ebenso viel Realität enthalten sein muss wie in der Wirkung. Da ich nun ein denkendes Wesen bin, das eine Vorstellung von Gott hat, so muss die Ursache meines Daseins, mag dieselbe nun heißen, wie sie will, ebenfalls ein denkendes Wesen sein, das eine Vorstellung von allen Vollkommenheiten hat, die ich Gott zuschreibe. Bezüglich dieser Ursache nun kann man wieder fragen, ob sie aus sich selbst oder durch etwas anderes existiere. Wäre sie aus sich selbst da, so wäre sie, wie aus dem Gesagten hervorgeht, Gott. denn wenn sie die Kraft hat, aus sich selbst zu existieren, so hat sie ohne Zweifel auch die Kraft, alle die Vollkommenheiten wirklich zu besitzen, die sie sich vorstellt. Wäre jene Ursache aber durch ein anderes da, so müsste man wieder bezüglich dieser anderen Ursache die Frage stellen, ob sie aus sich selbst oder durch ein anderes existiert. Bis man schließlich bei der letzten Ursache anlangt, welche Gott sein wird. Denn dass man dies nicht ins Unendliche fortsetzen kann, ist umso klarer, als es sich nicht lediglich um die Ursache handelt, die mich einst ins Leben rief, sondern vorzüglich auch um die, welche mich gegenwärtig erhält. Man kann auch nicht annehmen, es hatten mehrere Teilursachen bei meiner Entstehung zusammengewirkt, und ich hätte von der einen Vorstellung dieser, von der anderen Vorstellung jener Vollkommenheit Gottes erlangt. Alle jene Vollkommenheiten seien also wohl irgendwo im Universum zu finden, sie seien aber nicht gleichzeitig in einem einzigen Wesen, in Gott vereinigt. Im Gegenteil, erkenne ich gerade in der Einheit, Einfachheit oder Unteilbarkeit eine Haupteigenschaft Gottes. Sicherlich konnte auch die Vorstellung der Einheit aller Vollkommenheit Gottes in mir ausschließlich durch die nämliche Ursache hervorgerufen werden, von der ich auch die Vorstellung der übrigen Vollkommenheiten empfing. Denn diese Ursache hätte nicht bewirken können, dass ich sie alle vereint und untrennbar erkenne, wenn sie nicht gleichzeitig mir eine Kenntnis jeder Einzelnen verschafft hätte. Was nun schließlich meine Eltern anbetrifft, so mag ja alles wahr sein, was ich von ihnen früher glaubte. Aber doch sind sie es nicht, die mich erhalten. Noch auch haben sie mich, inwiefern ich ein denkendes Wesen bin, hervorgerufen. Sie haben vielmehr nur gewisse Anlagen dem Stoffe mitgeteilt, dem Ich, das heißt mein Geist, den ich jetzt allein für mein Ich ansehe, innezuwohnen meine. Bezüglich der Eltern kann also hier weiter keine Schwierigkeit in Frage kommen. Sonach müssen wir überhaupt den Schluss ziehen, dass daraus allein, dass ich bin und eine Vorstellung eines vollkommensten Wesens, das heißt Gottes, habe, dass daraus mit aller Sicherheit sich beweisen lässt, dass Gott auch wirklich existiere. Ich habe nun noch zu untersuchen, in welcher Weise ich jene Vorstellung von Gott erhalten habe. Ich habe sie nicht aus den Sinnen geschöpft. Auch ist sie mir nicht unerwartet gekommen, wie es bei den Vorstellungen sinnlicher Dinge zu geschehen pflegt, wenn diese Dinge mit meinen äußeren Sinnesorganen zusammentreffen oder mit ihnen zusammenzutreffen scheinen. Ich habe mir auch die Gottesvorstellung nicht selbst gebildet, denn ich kann von ihr nichts wegnehmen und ich kann nichts zu ihr hinzufügen. So bleibt also nur übrig, dass sie mir angeboren ist, wie auch die Vorstellung meiner selbst mir angeboren ist. Und darüber braucht man sich in der Tat nicht zu wundern, dass Gott mir bei meiner Erschaffung jene Vorstellung gegeben hat, gleich wie ein Künstler seinem Werke sein Zeichen einprägt. Es ist ja gar nicht einmal nötig, dass dies ein besonderes, von dem ganzen Werke verschiedenes Zeichen ist. Darum allein, weil Gott mich geschaffen, ist es vielmehr schon sehr wahrscheinlich, dass ich gleichsam nach seinem Ebenbilde geschaffen bin. Diese Gottähnlichkeit, welche die Gottesvorstellung in sich schließt, nehme ich aber durch das nämliche Vermögen wahr, durch das ich mich selbst wahrnehme. Mit anderen Worten, wenn sich mein geistiger Blick auf mich selbst richtet, so werde ich dessen inne, dass ich unvollkommen und von einem anderen Wesen abhängig bin und ohne Ende nach immer größerem und nach besserem strebe. Gleichzeitig aber erkenne ich auch, dass jenes Wesen, von dem ich abhängig bin, das Höhere, das ich erstrebe, nicht nur als ein potenziales, sondern als ein aktuales, unendliches in sich schließt. Also, Gott ist. Die ganze Kraft dieses Beweises liegt also darin, dass ich es für unmöglich erkenne, dass ich so existiere, wie ich bin, mit der Vorstellung Gottes in mir, wenn Gott nicht auch wirklich existierte. Derselbe Gott, dessen Vorstellung in mir ist, der alle jene Vollkommenheiten besitzt, die ich nicht zu fassen, sondern gewissermaßen nur mit meinen Gedanken zu berühren vermag, dem gar kein Mangel anhaftet. Nun habe ich eine Gottesvorstellung. Ihre objektive Realität ist unendlich groß, also größer als meine formale Realität. Sonach kann ich nicht die Ursache dieser Vorstellung sein. Nur ein unendliches Wesen, Gott selbst, kann die Ursache sein. Gott existiert. Hieraus geht nun auch zur Genüge hervor, dass dieser Gott nicht täuschen kann. Denn das sehen wir ohne weiteres ganz klar ein, dass Lug und Trug aus einem Mangel entspringen. Doch bevor ich dies eingehender prüfe und in die anderen Wahrheiten, die sich daraus ergeben, einzudringen suche, will ich noch ein wenig bei der Betrachtung Gottes verweilen. Ich will seine Eigenschaften bei mir erwägen und die Schönheit dieses unermesslichen Lichtes, soweit mein geblendetes geistiges Auge es vermag, anschauen und voll Bewunderung anbeten. Wie nämlich unserem Glauben nach in der bloßen Betrachtung der göttlichen Majestät die höchste Glückseligkeit des jenseitigen Lebens besteht, so zeigt es sich, dass wir auch jetzt schon in dieser selben, wenn auch noch viel unvollkommeneren Betrachtung, das höchste Glück genießen können, dessen wir in diesem Leben fähig sind. Vierte Betrachtung: Wahrheit und Irrtum. Es ist mir in der letzten Zeit zur Gewohnheit geworden, meinen Geist von den Sinnen abzulenken. Ich habe es ganz deutlich bemerkt, wie wenig wir wirklich über die Körper erfahren, wie viel mehr aber über den menschlichen Geist, noch weit mehr aber über Gott. Und so vermag ich nun ohne alle Schwierigkeit mein Denken von den Dingen der Anschauung weg und den rein begrifflichen und gänzlich immateriellen Gegenständen zuzuwenden. In der Tat ist meine Vorstellung vom menschlichen Geiste als einem denkenden Wesen, das keine Ausdehnung nach Länge, Breite und Höhe hat und auch nichts anderes mit dem Körper gemein hat, viel deutlicher als die Vorstellung von irgendeinem körperlichen Wesen. Bedenke ich nun, dass ich zweifle, also ein unvollkommenes, abhängiges Wesen bin, so stellt sich mir ganz klar und deutlich die Vorstellung eines unabhängigen und vollkommenen Wesens, das heißt Gottes, dar. Und völlig überzeugend folgere ich aus dieser einen Tatsache, dass ich jene Vorstellung habe oder mit derselben existiere, die Existenz Gottes und die Abhängigkeit meiner ganzen Existenz von ihm in jedem einzelnen Moment. Daher bin ich der Überzeugung, der Menschengeist könne überhaupt nichts einleuchtender, nichts sicherer erkennen. Nun glaube ich auch einen Weg zu sehen, um von der Betrachtung des wahrhaften Gottes, in dem alle Schätze der Wissenschaft und Weisheit verborgen sind, zur Erkenntnis der übrigen Dinge zu gelangen. Erstlich nämlich erkenne ich, dass Gott mich unmöglich je täuschen kann. In allem Lug und Trug findet man eine Unvollkommenheit. Wenn auch die Fähigkeit zu täuschen ein Zeichen von Scharfsinn und Macht zu sein scheint, so beweist doch die Absicht zu täuschen ohne Zweifel Bosheit oder Schwäche und kann sich darum bei Gott nicht finden. Zweitens bemerke ich bei mir ein Urteilsvermögen, das ich sicherlich ebenso wie alles andere, was ich habe, von Gott erhielt. Da nun aber Gott mich nicht täuschen will, wird er mir wahrlich kein solches gegeben haben, das mich bei richtigem Gebrauche jemals zu Irrtümern führen könnte. Hierüber würde nun auch gar kein Zweifel mehr obwalten, wenn nicht hieraus zu folgen schiene, ich könne mithin niemals irren. Wenn ich nämlich alles, was in mir ist, von Gott habe, und dieser gab mir kein Vermögen zu irren, so kann ich dem Anscheine nach überhaupt nicht irren. Solange daher meine Gedanken sich nur mit Gott beschäftigen und ganz auf ihn gerichtet sind, so finde ich keinen Anlass zu Irrtum oder Unwahrheit. Wende ich mich dann aber zu mir zurück, so bemerke ich, dass ich gleichwohl zahllosen Irrungen ausgesetzt bin. Forsche ich nach der Ursache derselben, so finde ich, dass ich mir nicht nur die reale und positive Vorstellung Gottes oder des vollkommensten Wesens darstellt, sondern auch sozusagen eine negative Vorstellung vom Nichts oder dem vollendetsten Gegensatz aller Vollkommenheit. Ich finde, dass ich gleichsam ein Mittelding zwischen Gott und dem Nichts bin, oder zwischen dem vollkommensten Sein und dem Nichtsein, und dass ich so beschaffen bin, dass ich als Geschöpf jenes vollkommensten Wesens nichts in mir habe, das mich zur Unwahrheit oder zum Irrtum führen könnte. Inwiefern ich aber auch am Nichts oder am Nichtsein teilnehme, das heißt, inwiefern ich nicht selbst jenes vollkommenste Wesen bin und gar vieles mir fehlt, kann es nicht gerade wunderbar erscheinen, wenn ich irre. So sehe ich also klar ein, dass der Irrtum als solcher nichts Wirkliches, von Gott herrührendes, sondern nur ein Mangel ist, dass ich also, um zu irren, keines besonderen Vermögens bedarf, das mir von Gott zu diesem Zwecke verliehen wäre, vielmehr entspringt mein Irrtum aus der Beschränktheit des mir von Gott verliehenen Urteilsvermögens. Doch dies kann mich noch nicht ganz zufriedenstellen. Der Irrtum ist nämlich nicht die reine Negation, sondern der Mangel, das Fehlen einer mir gewissermaßen zukommenden Erkenntnis. Und wenn ich das Wesen Gottes betrachte, so scheint es mir unmöglich, dass Gott ein Vermögen in mich gelegt habe, das nicht in seiner Art vollkommen wäre oder dem eine ihm zukommende Eigenschaft fehlt. Wenn die Werke, die von einem Künstler ausgehen, umso vollkommener sind, je kundiger der Künstler ist, kann dann Gott, der Urheber aller Dinge, etwas geschaffen haben, das nicht in jeder Hinsicht vollkommen wäre? Ohne Zweifel konnte doch Gott mich so schaffen, dass ich nie irrte. Ohne Zweifel auch will er stets nur das Beste. Ist es nun besser, ich irre oder ich irre nicht? Ich überlege mir dies genauer und finde erstlich, dass es gar nicht auffallend ist, wenn Gott etwas tut, dessen Gründe ich nicht einsehe. Auch darf ich darum nicht an Gottes Existenz zweifeln, weil ich etwa irgendetwas bemerke, von dem ich nicht begreife, warum und wie er es gemacht hat. Ich weiß ja, dass ich von Natur sehr schwach und beschränkt bin. Gott aber ist unermesslich, unfassbar, unendlich. Darum weiß ich, dass er Unzähliges vermag, dessen Gründe mir unbekannt sind. Aus diesem einzigen Grunde glaube ich auch, dass jene ganze Gattung von Ursachen, die man aus dem Zweck entnimmt, für die Physik von gar keiner Bedeutung sind. Denn es wäre verwegen, wenn ich die Absichten Gottes ausforschen zu können meinte. Zweitens finde ich, dass man nicht ein einzelnes Geschöpf im Besonderen, sondern die Gesamtheit aller Dinge in Betracht ziehen muss, wenn man die Frage untersucht, ob Gottes Werke vollkommen sind. Ein Ding, das für sich allein betrachtet mit Recht als sehr unvollkommen erscheinen könnte, ist vielleicht als Teil des Weltganzen höchst vollkommen. Ich habe zwar, seit ich mir vornahm, an allem zu zweifeln, noch nichts weiter erkannt, als dass ich bin und dass Gott ist. Seit ich aber die unermessliche Macht Gottes erkannt, kann ich doch nicht leugnen, dass Gott noch vieles andere geschaffen hat oder wenigstens hätte schaffen können und dass ich mithin in dem All der Dinge nur die Bedeutung eines Teiles habe. trete ich nun näher an mich heran und prüfe, welche Art meine Irrtümer sind, die allein eine Unvollkommenheit in mir beweisen, so bemerke ich, dass dieselben durch das Zusammenwirken zweier Ursachen bedingt sind, nämlich durch das Erkenntnisvermögen, das ich habe, und durch das Vermögen zu wählen oder die Willensfreiheit. Das heißt also durch den Verstand in Verbindung mit dem Willen. Durch den Verstand allein gelange ich nur zu den Vorstellungen, über die ich ein Urteil fällen kann. Und ein eigentlicher Irrtum kann in dem Verstande, in dem Sinne gar nicht vorkommen. Es mögen wohl unzählige Dinge existieren, ohne dass ich eine Vorstellung von ihnen habe. Man kann aber nicht eigentlich sagen, ich sei derselben beraubt. Man kann nur negativ sagen, ich habe dieselben nicht. Ich könnte ja mit keinem Grunde beweisen, dass Gott mir eigentlich ein größeres Erkenntnisvermögen hätte geben müssen, als er mir wirklich gab. Wenn ich auch einen noch so erfahrenen Künstler in ihm erkenne, so glaube ich darum doch nicht, dass er jedem einzelnen seiner Werke alle jene Vollkommenheiten hätte verleihen müssen, die er einigen verleihen kann. Ich kann mich aber auch nicht beklagen, dass Gott mir keinen Willen, keine Willensfreiheit gegeben habe, die ausgedehnt und vollkommen genug sei. Ich bemerke vielmehr, dass dieselbe in der Tat ohne alle Grenzen ist. Sehr bemerkenswert ist hierbei, dass nichts anderes in mir so vollkommen oder so groß ist, dass ich mir es nicht noch vollkommener und größer denken könnte. Nehme ich zum Beispiel das Erkenntnisvermögen. Ich bemerke sofort, dass es äußerst gering und eng begrenzt ist. Ich bilde mir aber sogleich auch die Vorstellung eines anderen, weit größeren, ja des größtmöglichen, unendlichen Erkenntnisvermögens. Und eben daraus, dass ich imstande bin, mir dies vorzustellen, erkenne ich, dass es zum Wesen Gottes gehört. Ebenso, wenn ich das Erinnerungs- oder das Vorstellungsvermögen oder irgendein anderes prüfe, so finde ich überhaupt keins, das nicht in mir selbst gering und beschränkt, in Gott aber unermesslich wäre. Der Wille allein oder die Willensfreiheit ist es, die ich als so groß erkenne, dass ich sie mir gar nicht größer vorstellen kann. Daher ist sie es auch vorzüglich, vermöge derer ich in mir ein Ebenbild Gottes erkenne. Freilich ist dieser freie Wille in Gott unvergleichlich größer als in mir, sowohl hinsichtlich der Erkenntnis und Macht, mit der er verbunden ist, und die ihn stärker und wirksamer macht, als auch hinsichtlich des Objektes, da er eine viel weitere Ausdehnung hat. Gleichwohl aber erscheint er, an sich genau betrachtet, seinem Wesen nach nicht größer. Er besteht nämlich nur darin, dass wir dasselbe tun oder auch nicht tun, das heißt bejahen oder verneinen, erstreben oder fliehen, können, oder vielmehr lediglich darin, dass wir uns von keiner äußeren Macht dazu gezwungen fühlen, wenn wir das bejahen oder verneinen, erstreben oder fliehen, was uns der Verstand vorhält. Um frei zu sein, brauche ich nämlich keineswegs nach beiden Seiten in gleicher Weise hinzuneigen. Im Gegenteil, je mehr ich mich der einen Seite zuneige, sei es nun, weil ich in ihr das Wahre und Gute klar erkenne, oder weil Gott in meinem Innersten so mein Denken lenkt, umso freier wähle ich diese Seite. Weder die göttliche Gnade noch die natürliche Erkenntnis beeinträchtigen je meine Freiheit, sondern mehren und kräftigen sie vielmehr. Jene Indifferenz aber, die ich empfinde, wenn nichts mich mehr nach der einen Seite hintreibt als nach der anderen, ist die tiefste Stufe der Freiheit. Sie darf nicht als Beweis einer Vollkommenheit, sondern lediglich als ein Mangel im Erkennen, als etwas Negatives angesehen werden. Sähe ich immer da, was wahr und gut ist. Ich würde niemals schwanken, wie ich zu urteilen oder zu wählen habe. Ich würde völlig frei, aber niemals indifferent sein. Hieraus ersehe ich nun, dass weder die mir von Gott verliehene Willenskraft an sich betrachtet die Ursache meines Irrtums sein kann. Denn sie ist von größter Ausdehnung und vollkommen in ihrer Art. Noch auch kann es die Erkenntniskraft sein, denn da ich mein Erkennen von Gott habe, ist zweifelsohne alles richtig, was ich erkenne, und ich kann mich darin nicht täuschen. Woher also entstehen meine Irrtümer? Offenbar nur daraus, dass der Wille sich weiter erstreckt als mein Verstand. Und dass ich ihn nicht in den nämlichen Schranken halte, sondern auch auf das Nichterkannte ausdehne. Da er gegen dieses sich indifferent verhält, weicht er leicht vom Wahren und Guten ab. Und so irre und sündige ich. Als ich beispielsweise dieser Tage untersuchte, ob irgendetwas in der Welt existierte, und als ich bemerkte, dass eben daraus, dass ich es prüfte, mein Dasein evident folgte, da konnte ich nicht anders urteilen, als es sei wahr, was ich so klar erkannte. Und zwar war ich zu diesem Urteil nicht durch eine äußere Macht gezwungen, sondern diese große Neigung meines Willens war eine Folge der großen Erleuchtung meines Verstandes. Und so war mein Fürwahrhalten umso selbstständiger und freier, je weniger ich dabei indifferent war. Nun weiß ich aber nicht bloß, dass ich, insoweit ich ein denkendes Wesen bin, existiere. Es schwebt mir auch eine Vorstellung der körperlichen Natur vor. Und so kommt es, dass ich im Zweifel bin, ob die Denknatur, die in mir ist, oder die ich vielmehr selber bin, von jener Körpernatur verschieden ist, oder ob beide ein und dasselbe sind. Ich nehme nun an, mein Verstand finde noch keinen Grund, der ihm das eine wahrer erscheinen lasse als das andere, und offenbar treibt mich daher nichts an, das eine oder das andere zu bejahen oder zu verneinen. Oder mich überhaupt jeden Urteils darüber zu enthalten. Diese Indifferenz erstreckt sich sogar nicht nur auf das, was der Verstand gar nicht erkennt, sondern überhaupt auf alles, was er nur mangelhaft erkennt, zur Zeit, da er die Entscheidung in Erwägung zieht. Mögen noch so wahrscheinliche Vermutungen mich nach der einen Seite hindrängen. Der Umstand allein, dass ich weiß, es sind nur Vermutungen und keine sicheren, unzweifelhaften Gründe. Dies allein ist mir Veranlassung genug, meine Zustimmung dem Gegenteil zuzuwenden. Das habe ich an diesen Tagen zu Genüge erfahren, als ich alles für gänzlich falsch annahm, an dessen Wahrheit ich früher ganz fest geglaubt hatte. Und zwar aus dem einen Grunde, weil ich fand, man könne irgendwie daran zweifeln. Wenn ich nun die Wahrheit nicht klar und deutlich genug erkenne und ich enthalte mich des Urteils, so handle ich offenbar recht und bin vor Irrtum bewahrt. Urteile ich aber, so ist es oder es ist nicht so, dann mache ich einen verkehrten Gebrauch von meiner Willensfreiheit. Wende ich mich dabei dem Falschen zu, so irre ich eben. Im anderen Falle treffe ich zwar zufällig das Richtige, bin aber doch nicht ohne Schuld, da mir die Vernunft sagt, dass die geistige Auffassung stets der Entscheidung des Willens vorausgehen müsse. Diese verkehrte Anwendung der Willensfreiheit schließt jenen Mangel in sich, der das Wesen des Irrtums ausmacht. In der Anwendung, sage ich, die von mir ausgeht, liegt jener Mangel, nicht aber in dem Vermögen selbst, das ich von Gott empfing. Auch nicht in dem Gebrauche desselben, soweit er von Gott abhängig ist. Dass Gott mir keine größere Verstandeskraft, keine größere natürliche Einsicht verliehen, als ich nur einmal habe, darüber kann ich mich in keiner Weise beklagen, denn es liegt im Wesen des endlichen Verstandes, vieles nicht zu erkennen, und im Wesen des geschaffenen Verstandes, endlich zu sein. Ich bin dem, der mir nie was schuldig war, zu Dank verpflichtet für das, was er mir schenkte, und ich darf nicht etwa meinen, er hätte mir das vorenthalten, was er mir nicht gab, oder er hätte es mir weggenommen. Auch darüber darf ich mich nicht beklagen, dass er meinem Willen eine größere Ausdehnung gegeben als meinem Verstande. Da nämlich der Wille eins und gleichsam unteilbar ist, so scheint es seiner Natur zu widersprechen, dass von ihm etwas weggenommen wird. Und fürwahr, je größer er ist, umso mehr bin ich seinem Geber zu Dank verpflichtet. Schließlich darf ich auch darüber nicht klagen, dass Gott beim Zustandekommen jener Willensakte, jener Urteile, in denen ich irre, mitwirkt. Jene Akte sind, soweit sie von Gott abhängen, durchaus wahr und gut, und meine Vollkommenheit ist in gewissem Sinne größer, weil ich sie hervorzurufen vermag, als wenn ich dies nicht vermöchte. Der Mangel aber, in dem allein das eigentliche Wesen des Irrtums und der Schuld besteht, bedarf keiner Mitwirkung Gottes, denn sie sind nichts Positives und können in Beziehung auf Gott als ihre Ursache nicht als ein Fehler, sondern nur als etwas Negatives bezeichnet werden. Es ist keine Unvollkommenheit Gottes, dass er mir die Freiheit gab, auch Dingen zuzustimmen oder nicht, deren klare und deutliche Erkenntnis er meinem Verstande versagte. Zweifelsohne aber ist es eine Unvollkommenheit meinerseits, wenn ich jene Freiheit missbrauche und über Dinge urteile, die ich nicht recht verstehe. Doch meine ich, Gott hätte es wohl leicht so einrichten können, dass ich nicht irrte und dabei doch frei und von beschränkter Erkenntnis bliebe. Er hätte nur meinem Verstande eine klare und deutliche Auffassung alles dessen zu geben brauchen, das ich je in Erwägung ziehen könnte. Oder er hätte es nur meinem Gedächtnis unvergesslich einprägen sollen, dass ich nie über etwas ohne klare und deutliche Einsicht urteilen dürfe. Hätte Gott mich so geschaffen, so ist leicht einzusehen, dass ich wenigstens als Ganzes für sich betrachtet viel vollkommener wäre, als ich jetzt bin. Gleichwohl aber kann ich nicht leugnen, dass das All der Dinge, wenn einige seiner Glieder nicht frei sind von Irrtum, andere aber frei sind, eine größere Vollkommenheit besitzt, als wenn alle einander ganz ähnlich wären. Und ich habe kein Recht, mich zu beschweren, weil Gott wollte, dass ich in der Welt nicht das vorzüglichste und vollkommenste Wesen darstelle. Kann ich nun aber auch nicht auf jene erste Weise mich vor Irrtum bewahren, nämlich durch den klaren Einblick in alles, worüber ich mich zu entscheiden habe, so kann ich es doch auf die andere Art, indem ich nämlich darauf achte, mich stets des Urteils zu enthalten, wenn ich mir über die Wahrheit der Sache nicht ganz klar bin. Wenngleich ich mich auch zu schwach fühle, um stets mein Augenmerk auf einen und denselben Punkt zu richten, so kann ich es doch durch aufmerksame und oft wiederholte Betrachtung dahin bringen, dass ich daran denke, sobald es nötig wird, und mich so gleichsam daran gewöhne, nicht zu irren. Darin nun besteht die größte und hauptsächlichste menschliche Vollkommenheit. Und ich glaube daher, nicht wenig durch meine heutige Betrachtung gewonnen zu haben, da ich die Ursache des Irrtums und der Falschheit erforschte. Diese Ursache kann gar keine andere sein als die oben entwickelte, denn so wie ich den Willen beim Urteilen so zügele, dass er nur auf das klar und deutlich Erkannte sich erstreckt, so ist ein Irrtum gänzlich unmöglich. Denn eine jede klare und deutliche Vorstellung ist ohne Zweifel doch etwas, kann also nicht von nichts kommen, sondern hat notwendigerweise Gott zum Urheber. Gott, das vollkommenste Wesen, das weder irren noch lügen kann. Und somit ist die Vorstellung ganz unzweifelhaft wahr. Ich habe nun heute nicht nur gelernt, wovor ich mich zu hüten habe, um nie zu irren, sondern auch, was ich zu tun habe, um zur Wahrheit zu gelangen. Ich werde dahin gelangen, wenn ich nur auf alles hinreichend achte, was ich völlig einsehe, und dies von dem anderen absondere, das ich weniger klar und deutlich erfasse. Dies soll in Zukunft mein ernstes Bestreben sein. Fünfte Betrachtung. das Wesen der Materie und nochmals die Existenz Gottes. Vielerlei bleibt mir nun noch zu untersuchen übrig bezüglich der Eigenschaften Gottes. Vielerlei auch bezüglich meines oder meines Geistes Wesen. Doch darauf werde ich an anderer Stelle zurückkommen. Jetzt, da ich gesehen, was ich zu meiden und zu tun habe, um zur Wahrheit zu gelangen, scheint es mir viel dringlicher, dass ich aus meinen Zweifeln herauszukommen suche, in die ich während der letzten Tage geraten bin, und zusehe, ob sich etwas Gewisses über die materiellen Dinge ausmachen lasse. Bevor ich jedoch untersuche, ob irgendwelche derartigen Dinge außer mir existieren, muss ich ihre Vorstellungen, soweit dieselben in meinem Denken sind, betrachten und zusehen, welche von diesen deutlich und welche verworren sind. Deutlich stelle ich mir die Größe vor, welche die Philosophen gewöhnlich stetig nennen, oder die Längen-, Breiten- und Tiefenausdehnung dieser Größe, oder vielmehr des Dinges, das eine gewisse Größe hat. Ich unterscheide darin verschiedene Teile. Jedem dieser Teile schreibe ich eine gewisse Größe, Gestalt, Lage und Ortsbewegung zu, und jeder Bewegung eine gewisse Dauer. Doch nicht allein, was ich so allgemein betrachte, ist mir ganz bekannt und klar. Ich nehme auch bei einiger Aufmerksamkeit unzählige Einzelheiten an Gestalt, Zahl, Bewegung und so weiter wahr, deren Wahrheit so offenbar und meinem Wesen entsprechend ist, dass ich nichts Neues meine kennenzulernen, wenn ich sie zum ersten Mal bemerke, sondern scheinbar nur dessen mich erinnere, was ich längst schon wusste, oder erst aufmerksam werde auf etwas, das längst schon in mir war, wenn ich auch früher den Blick meines Geistes noch nicht fest darauf gerichtet hatte. Ganz besonders beachtenswert scheint es mir noch, dass sich in mir unzählige Vorstellungen von Dingen finden, die ich, auch wenn sie vielleicht nirgendwo außer mir existieren, doch nicht als ein bloßes Nichts bezeichnen könnte. Zwar denke ich sie mir gewissermaßen willkürlich, doch sind sie nicht von mir erdacht. Sie haben vielmehr eine eigene, wahre und unveränderliche Natur. So, wenn ich mir zum Beispiel ein Dreieck vorstelle, so mag vielleicht eine solche Figur nirgends in der Welt außer meinem Denken existieren und überhaupt nie existiert haben. Doch aber ist sie von ganz bestimmter Natur, von unveränderlicher und ewiger Form und Wesenheit und ist von mir nicht erdichtet, hängt auch nicht von meinem Geiste ab, wie schon daraus hervorgeht, dass sich eine Reihe von Sätzen über das Dreieck beweisen lassen, wie die Summe der Dreieckswinkel beträgt zwei Rechte, dem größten Dreieckswinkel liegt die größte Seite gegenüber und so weiter. Ob ich nun will oder nicht, diese Sätze erkenne ich jetzt ganz bestimmt an, auch wenn ich früher nie an sie dachte, wenn ich mir ein Dreieck vorstellte. Sie können also nicht von mir erdichtet sein. Es ändert auch nichts an der Sache, wenn ich sagen wollte, jene Vorstellung von einem Dreieck sei mir vielleicht durch Vermittlung der Sinnesorgane von äußeren Dingen zugekommen, da ich ja zuweilen Körper von Dreiecksgestalt sah. Kann ich mir denn nicht unzählige andere Gestalten ausdenken, bei denen gar nicht anzunehmen ist, dass sie mir je durch die Sinne zugekommen sind? Und doch kann ich auch von diesen, ebenso wie vom Dreieck, eine Reihe von Sätzen beweisen, die auch wirklich alle wahr sind, wenn ich sie nur klar einsehe. Sie sind also doch auch etwas, kein bloßes Nichts. Denn offenbar ist doch alles, was wahr ist, irgendetwas. Und dass alles wahr ist, was ich klar erkenne, das habe ich ja schon ausführlich dargetan. Hätte ich das aber auch noch nicht bewiesen, so müsste ich gleichwohl der Natur meines Geistes gemäß dies anerkennen, solange ich es wenigstens klar einsehe. Auch früher, als ich noch völlig am Sinnlichen hing, hielt ich, wie ich mich erinnere, alle jene Wahrheiten für die allergewissesten, die ich von Figuren oder Zahlen klar einsah oder von anderen Dingen der Arithmetik oder Geometrie oder überhaupt der reinen abstrakten Mathematik. Wenn nun daraus allein, dass ich die Vorstellung eines Dinges aus meinem Denken entnehmen kann, folgt, dass alles, was ich klar und deutlich als zu dem Dinge gehörig erkenne, auch wirklich dazu gehört, lässt sich dann nicht hieraus auch ein Beweis für das Dasein Gottes gewinnen? Sicherlich finde ich die Vorstellung Gottes als des vollkommensten Wesens ganz ebenso bei mir vor, wie die Vorstellung irgendeiner Gestalt oder Zahl. Ich erkenne aber ebenso klar und deutlich, dass zu Gottes Wesen die ewige Existenz gehört, wie ich eine Eigentümlichkeit, die ich von einer Figur oder Zahl nachweise, als zum Wesen dieser Figur oder Zahl gehörig erkenne. Wäre also auch nicht alles das wahr, was ich in den Betrachtungen der letzten Tage fand, so müsste die Existenz Gottes doch mindestens denselben Grad von Gewissheit für mich besitzen, wie bisher die Wahrheiten der Mathematik. Allerdings leuchtet dies wohl auf den ersten Blick nicht ganz ein, sondern sieht wie ein Sophisma aus. Ich bin nämlich gewohnt, in allen anderen Dingen die Existenz von der Wesenheit zu unterscheiden. Und so komme ich leicht zu der Meinung, sie könne auch von der Wesenheit Gottes getrennt werden, so dass man sich Gott auch als nicht existierend denken könne. Sieht man aber genauer zu, so zeigt sich klar, dass die Existenz Gottes ebenso wenig von seiner Wesenheit trennbar ist, wie vom Wesen des Dreiecks die Größe seiner Winkelsumme, gleich zwei Rechten, oder von der Vorstellung des Berges die Vorstellung eines Tals. Es ist also ebenso widersprechend zu denken, Gott, dem vollkommensten Wesen, fehle die Existenz, das heißt, ihm fehle eine Vollkommenheit, wie es widersprechend ist, einem Berg zu denken, dem das Tal fehlt. Kann ich aber auch Gott gar nicht als nicht existierend denken, wie ich keinen Berg ohne Tal denken kann, so folgt doch daraus, dass ich einen Berg mit einem Tale denke, noch lange nicht, dass ein Berg in der Welt vorhanden ist. Ebenso wenig aber scheint die Existenz Gottes daraus zu folgen, dass ich Gott als existierend denke. Mein Denken legt ja den Dingen keinen Zwang auf. Ich kann mir ein Flügelpferd vorstellen, wenn auch kein Pferd Flügel hat, und so kann ich wohl auch Gott die Existenz andichten, wenn es auch gar keinen Gott gäbe. Doch hier haben wir nun wirklich ein Sophisma. Wenn ich mir einen Berg nicht ohne ein Tal denken kann, so folgt daraus allerdings noch lange nicht, dass irgendwo ein Tal mit dem Berge ist. Es folgt lediglich, dass Berg und Tal untrennbar vereint sind, einerlei, ob sie existieren oder nicht. Daraus aber, dass ich mir Gott nicht anders als seiend denken kann, folgt eben, dass Gott und das Sein untrennbar vereint sind. Dass also Gott ist. Nicht, als ob mein Denken dies zu Wege brächte, als ob es irgendein Ding zum Sein zwinge. Im Gegenteil, die Notwendigkeit des Dinges, nämlich der Existenz Gottes, zwingt mich, so zu denken. Sonst müsste es ja in meinem Belieben liegen, Gott ohne Existenz, das heißt das vollkommenste Wesen ohne höchste Vollkommenheit, zu denken. Wie es mir frei steht, ein Pferd mit oder ohne Flügel zu denken. Man darf auch hier nicht etwa sagen, man müsse zwar notwendig Gott als existierend denken, nachdem einmal die Annahme gemacht ist, er besitze alle Vollkommenheiten und dazu gehöre auch das Sein. Diese Voraussetzung aber sei gar nicht nötig gewesen. So sei es auch nicht notwendig anzunehmen, alle Vierecke können einem Kreise eingeschrieben werden. Nehme ich es aber einmal an, so bin ich gezwungen zu sagen, auch ein Rhombus könne dem Kreise eingeschrieben werden, was ganz offenbar falsch ist. Wie gesagt, dergleichen darf man hier nicht einwenden. Denn wenn ich auch niemals notwendig auf den Gedanken Gottes zu kommen brauche, so muss ich doch dem ersten und höchsten Wesen, sobald ich an es denke und seine Vorstellung gleichsam aus dem Schatze meines Geistes hervorhole, notwendig alle Vollkommenheiten zuschreiben. wenn ich sie auch nicht gleich alle aufzähle und einzeln ins Auge fasse. Diese Notwendigkeit aber genügt völlig, um nachher, wenn ich das Sein als eine Vollkommenheit erkenne, richtig zu schließen, dass das erste und höchste Wesen existiert. So brauche ich auch nicht notwendig, ein Dreieck vorzustellen. Sobald ich aber eine geradlinige, dreiwinklige Figur betrachten will, muss ich sie mir notwendig so beschaffen denken, dass die Summe der drei Winkel gleich zwei Rechten ist, wenn ich auch diese Eigenschaft noch gar nicht beachte. Untersuche ich aber, welche Figuren dem Kreise eingeschrieben werden können, so braucht man keineswegs notwendig anzunehmen, alle Vierecke gehörten dazu. Ja, ich kann mir dies nicht einmal einbilden, solange ich nur das klar und deutlich Erkannte gelten lassen will. So ist also ein großer Unterschied zwischen solchen falschen Voraussetzungen und meinen wahren angeborenen Vorstellungen, worunter die erste und hauptsächlichste die Vorstellung Gottes ist. Dass diese in der Tat nicht erdichtet und von meinem Denken abhängig ist, sondern das Bild eines wirklichen, unveränderlichen Wesens, das sehe ich aus mehreren Gründen ein. Erstlich kann von mir nichts anderes außer Gott allein erdacht werden, zu dessen Wesen die Existenz gehörte. Zweitens kann ich mir nicht zwei oder mehr Götter dieser Art denken. Setze ich aber einen als existierend, so sehe ich klar, dass dieser notwendigerweise von Ewigkeit her da war und fortbestehen wird in alle Ewigkeit. Endlich nehme ich auch noch vieles andere an Gott wahr, das ich nicht wegdenken, nicht anders denken kann. Welcher Beweisart ich mich aber auch bedienen mag, immer wieder komme ich darauf zurück, dass ich nur von dem ganz überzeugt sein kann, was ich klar und deutlich erkenne. Von dem so Erkannten tritt zwar einiges einem jeden entgegen, anderes aber entdecken nur die, welche genauer zusehen und sorgfältig forschen. Hat man es aber einmal entdeckt, so hält man es für ebenso gewiss wie jenes. So ist zwar nicht ohne weiteres klar, dass im rechtwinkligen Dreieck das Quadrat der Hypotenuse gleich der Summe der Quadrate der Katheten ist. Viel leichter sieht man ein, dass diese Hypotenuse dem größten Winkel gegenüberliegt. Hat man jenes aber einmal eingesehen, so hält man es nicht weniger für wahr als dieses. Was aber Gott anbetrifft, so würde ich sicherlich nichts eher und leichter erkennen als ihn, wenn ich nicht von Vorurteilen eingenommen wäre und die Bilder sinnlicher Dinge von allen Seiten in mein Denken eindringen. Denn was ist an und für sich klarer, als dass das höchste Wesen, Gott, der allein in seinem Wesen schon das Dasein einschließt, existiert? Wenn ich auch zu dieser Erkenntnis aufmerksamer Betrachtung bedurfte, so bin ich doch nunmehr ebenso im Gewissen darüber, wie über alles andere, was mir bisher am allersichersten erschien. Ich bemerke auch außerdem, dass die Gewissheit aller anderen Dinge so sehr von jener einen Erkenntnis abhängt, dass man ohne sie niemals irgendetwas vollkommen zu erkennen vermag. Zwar bin ich so beschaffen, dass ich etwas für wahr halten muss, solange ich es ganz klar und deutlich erkenne. Andererseits kann ich aber meiner Natur gemäß mein geistiges Auge nicht immer unverwandt auf denselben Gegenstand richten, um ihn klar aufzufassen. Und oft falle ich in meine alten Vorurteile zurück. Wenn ich nun nicht mehr auf die Gründe achte, aus denen ich ein solches Urteil fälle, so könnten mir andere Gründe entgegentreten, die mich leicht von der Meinung abbringen könnten. Und so hätte ich nie von irgendetwas eine wahre und gewisse Kenntnis, sondern nur unbestimmte, veränderliche Meinungen. Wenn ich zum Beispiel das Wesen des Dreiecks betrachte, so erscheint es mir, da ich mit den Prinzipien der Geometrie vertraut bin, ganz klar, dass die drei Winkel des Dreiecks zusammen zwei Rechte betragen. Und ich muss dies für wahr halten, solange ich den Beweis vor Augen habe. So wie ich aber meinen geistigen Blick von diesem wegwende, so kann es leicht vorkommen, selbst wenn ich noch daran denke, wie überaus klar ich den Satz einsah, dass ich seine Wahrheit bezweifle, wenn ich nicht an Gott denke. Ich könnte mir nämlich einreden, ich sei von Natur so beschaffen, dass ich zuweilen selbst darin irre, was ich aufs Klarste zu erfassen meine. Besonders wenn ich daran denke, wie oft ich vieles für wahr und gewiss hielt, was ich später aus anderen Gründen für falsch erklärte. Nun habe ich aber Gottes Dasein erkannt und habe gleichzeitig erkannt, dass alles andere von Gott abhängt und dass er nicht irren und lügen kann. Und daraus habe ich entnommen, dass alles, was ich klar und deutlich erkenne, wahr ist. Wenn ich daher nun auch nicht weiter auf die Gründe achte, aus denen ich gerade ein solches Urteil fällte, so brauche ich mich nur zu erinnern, dass ich einmal einen klaren und deutlichen Einblick in die Sache hatte, und es lässt sich kein Gegengrund beibringen, der mich zweifelhaft machen könnte. Ich habe vielmehr eine wahre und sichere Kenntnis von der Sache. Aber nicht nur in diesem Fall, sondern auch bezüglich alles dessen, was ich mich erinnere, einmal bewiesen zu haben, wie zum Beispiel die Sätze der Geometrie und so weiter. Was könnte man mir denn jetzt noch entgegenhalten? Ich sei so beschaffen, dass ich oft irre? Ich weiß ja aber nun, dass ich in dem, was ich klar einsehe, nicht irren kann. Oder ich habe sonst vieles für wahr und gewiss gehalten, was ich später für falsch befand, doch von alledem hatte ich nichts klar und deutlich erfasst. Ohne Kenntnis dieses Kriteriums der Wahrheit hatte ich es wohl aus irgendwelchen anderen Gründen für wahr gehalten, deren Schwäche ich erst später entdeckte. Was will man also sagen? Etwa, wie ich neulich selbst mir entgegenhielt, dass ich wohl träume oder dass alles, was ich nun denke, ebenso wenig wahr sei wie das, was mir im Traume in den Sinn kommt. Allein auch dies ändert nichts an der Sache. Selbst wenn ich schlafe, wäre alles durchaus wahr, was mein Verstand vollkommen klar einsähe. So sehe ich es also nun ganz offenbar, dass die Gewissheit und Wahrheit alles Wissens allein von der Erkenntnis des wahren Gottes abhängt, so dass ich von nichts anderem eine vollkommene Kenntnis erlangen kann, bevor ich von Gott Kenntnis habe. Jetzt aber kann mir Unzähliges ganz bekannt und gewiss sein, sowohl von Gott und den übrigen geistigen Wesen, wie auch von jener ganzen Körperwelt, welche Gegenstand der reinen Mathematik ist. Sechste Betrachtung. Das Dasein der Körper und der Wesensunterschied zwischen Leib und Seele. Es bleibt nun noch zu untersuchen übrig, ob es Körper gibt. Zum wenigsten weiß ich nun, dass sie, soweit sie Gegenstand der reinen Mathematik sind, existieren können, da ich diese klar und deutlich erfasse. Denn Gott ist ohne Zweifel imstande, alles das zu bewirken, was ich so klar aufzufassen imstande bin. Nur wenn ein Ding eine deutliche Auffassung nicht zulässt, ist es meiner Meinung nach für Gott unmöglich. Außerdem scheint das Vorstellungsvermögen, dessen Gebrauch mir bewusst ist, wenn ich mich mit materiellen Gegenständen befasse, die Existenz solcher Gegenstände zu beweisen. Denn genau betrachtet scheint mir das Vorstellungsvermögen nur eine Anwendung des Erkenntnisvermögens auf einen Körper zu sein, der ihm innerlich gegenwärtig ist und mithin existiert. Um dies klarzumachen, prüfe ich zunächst den Unterschied zwischen dem Vorstellen und dem reinen Erkennen. Stelle ich mir zum Beispiel ein Dreieck vor, so sehe ich nicht nur, dass dies eine von drei Linien eingeschlossene Figur ist, Vielmehr schaut auch mein geistiges Auge gleichsam jene drei Linien an, als ständen sie vor mir. Und dies nenne ich Vorstellen. Will ich mir aber ein Tausendeck denken, so erkenne ich ebenso wohl, dass dies eine aus tausend Seiten gebildete Figur ist, wie ich das Dreieck als dreiseitige Figur erkenne. Vorstellen aber oder gegenwärtig anschauen, kann ich mir diese tausend Seiten nicht ganz so leicht. Gewohnt mir stets irgendetwas vorzustellen, wenn ich an etwas Körperliches denke, vergegenwärtige ich mir zwar auch dann irgendeine unbestimmte Figur, ein Tausendeck aber ist dies offenbar nicht, denn ich könnte mir unter genau dieser nämlichen Vorstellung auch ein Zehntausendeck oder eine andere Figur von noch mehr Seiten denken. Die charakteristischen Unterschiede zwischen Tausendeck und anderen Vielecken vermag ich aus dieser Vorstellung nicht zu erkennen. Handelt es sich aber um ein Fünfeck, so kann ich zwar seine Figur ohne Hilfe der Vorstellung erkennen, wie beim Tausendeck, ich kann sie mir aber auch vorstellen, indem ich mein Augenmerk auf die fünf Seiten richte und auf die von ihnen eingeschlossene Fläche. So bemerke ich hier, dass zum Vorstellen eine besondere Geistesanstrengung erforderlich ist, deren ich beim Erkennen nicht bedarf. Darin zeigt sich klar der Unterschied zwischen Vorstellen und reinem Erkennen. Zudem ist auch, wie ich sehe, jenes Vorstellungsvermögen in mir, soweit es sich vom Erkenntnisvermögen unterscheidet, zu meinem, das heißt meines Geistes Wesen, gar nicht erforderlich. Denn hätte ich es auch nicht, so würde ich doch trotzdem derselbe bleiben, der ich nun bin. Es scheint so nach, durch etwas von mir Verschiedenes bedingt zu sein. Nun ist leicht ersichtlich. Gäbe es einen Körper, mit dem mein Geist so innig verbunden ist, dass er sich nur nach ihm hinzuwenden braucht, um ihn gleichsam nach Belieben zu betrachten, so wäre es möglich, dass ich so zu Vorstellungen körperlicher Gegenstände gelangte. Diese Art des Denkens unterschiede sich dann nur dadurch vom reinen Erkennen, dass der Geist beim Erkennen sich gleichsam auf sich selbst richtet und einen der ihm innewohnenden Gedanken ins Auge fasst. Beim Vorstellen aber wendet er sich dem Körper zu und schaut in ihm etwas seinem Gedanken, den er aus sich selbst oder aus den Sinnen haben kann, Entsprechendes an. Dass das Vorstellen so zustande kommen kann, wenn es wirklich Körper gibt, das ist, wie gesagt, leicht ersichtlich. Nun findet sich aber keine passendere Erklärungsart, und ich vermute daher, dass ein Körper existiert. Doch vermute ich es nur. Einen Grund, aus dem mit Notwendigkeit das Dasein eines Körpers folgte, vermag ich selbst bei sorgfältigster Prüfung nicht aus der ganz deutlichen Vorstellung des Körperwesens zu entnehmen, die ich in meinem Vorstellen finde. Ich pflege aber, außer jenem körperlichen Wesen, das Gegenstand der reinen Mathematik ist, noch vieles andere vorzustellen, wie Farben, Töne, Geschmack, Schmerz und ähnliches, nichts aber mit solcher Deutlichkeit. Dies aber nehme ich besser durch die Sinne wahr, von denen es mit Hilfe des Gedächtnisses zur Vorstellung gelangt zu sein scheint. Um es nun bequemer untersuchen zu können, müssen wir mit derselben Sorgfalt auch das sinnliche Empfinden behandeln und zusehen, ob sich ein sicherer Beweis für das Dasein von Körpern aus jener Denkweise gewinnen lässt, die ich Empfinden nenne. Zuerst will ich mir darum hier wieder ins Gedächtnis rufen, was das war, das ich früher als sinnliche Wahrnehmung für wahr hielt und warum ich es für wahr hielt. Dann will ich auch die Gründe erwägen, warum ich später darüber Zweifel hegte. Dann will ich zusehen, was ich nun davon zu halten habe. Erstlich also sagten mir die Sinne, ich habe einen Kopf, Hände, Füße und die übrigen Glieder, die jenen Leib bilden, den ich als zu mir gehörig, ja als mein ganzes Ich ausmachend ansah. Dieser Körper befand sich, meiner Wahrnehmung gemäß, unter vielen anderen Körpern, die ihn angenehm oder unangenehm beeinflussen können. Das Angenehme bemaß ich nach dem Gefühle der Lust, das Unangenehme nach dem des Schmerzes. Außer Lust und Schmerz empfand ich aber auch Hunger, Durst und andere derartige Gelüste, ferner gewisse körperliche Anlagen zu Frohsinn, Traurigkeit, Zorn und anderen ähnlichen Gemütsbewegungen. Außerhalb aber nahm ich außer der Ausdehnung, Gestalt und Bewegung auch Härte, Wärme und andere fühlbare Eigenschaften an den Körpern wahr, ferner Licht und Farben, Gerüche, Geschmack und Töne, und je nach ihrer Verschiedenheit unterschied ich Himmel und Erde und die anderen Körper voneinander. In Anbetracht der Vorstellungen aller Eigenschaften, die sich meinem Denken darboten und die allein ich eigentlich und unmittelbar empfand, glaubte ich nicht ohne Grund, gewisse von meinem Denken ganz verschiedene Dinge wahrzunehmen, nämlich Körper, von denen jene Vorstellungen ausgingen. Ich merkte nämlich, dass sie ganz ohne mein Zutun sich einstellen, so dass ich auch, wenn ich es wollte, kein Objekt wahrnehmen könnte, das nicht dem Sinnesorgan gegenwärtig wäre, dass ich es aber denken muß, wenn es diesem gegenwärtig ist. Da ferner die sinnlichen Wahrnehmungen weit lebhafter und bestimmter und in ihrer Art auch weit deutlicher sind als alle, die ich selbst mit bewusster Überlegung durch Nachdenken bildete oder meinem Gedächtnis eingeprägt vorfand, so schienen sie aus mir gar nicht hervorgehen zu können. So blieb nur übrig, dass sie von anderen Dingen herkämen. Da ich aber von diesen Dingen einzig und allein durch meine Vorstellungen Kenntnis hatte, dachte ich gar nicht anders, als die Dinge seien diesen ähnlich. Ich erinnerte mich auch, dass ich mich der Sinne früher bediente als der Vernunft. Ich sah, dass die von mir selbst gebildeten Vorstellungen nicht so ausgeprägt wie die sinnlich wahrgenommenen seien und dass sie meist aus Teilen der letzteren zusammengesetzt sind. So redete ich mir leicht ein, ich habe überhaupt keine Vorstellung im Verstande, die ich nicht vorher durch die Sinne empfangen hätte. Nicht ohne Grund war ich auch der Meinung, dass jener Körper, den ich mit ganz besonderem Rechte den meinigen nannte, viel enger zu mir gehörte als jeder andere. Von ihm konnte ich nicht wie von den anderen mich trennen. In ihm und für ihn fühlte ich alle Triebe und Affekte. Den Schmerz und den Kitzel der Lust empfinde ich in Teilen des Körpers, nicht in etwas außer ihm Liegendem. Warum aber aus dieser nicht näher zu beschreibenden Schmerzempfindung eine Traurigkeit in meinem Gemüte und aus der Empfindung des Kitzels eine Freude folgt? Warum jenes undefinierbare Brennen im Magen, das ich Hunger nenne, für mich eine Aufforderung ist zu essen? Die Trockenheit der Kehle, eine Mahnung zu trinken und so weiter. Dafür hatte ich nur die eine Erklärung. Die Natur hat es mich so gelehrt. Es besteht nämlich gar kein innerer Zusammenhang, wenigstens kenne ich keinen, zwischen jenem Brennen und dem Willen zu essen, zwischen der Empfindung von etwas Schmerzbringendem und der Traurigkeit des Geistes, die aus dieser Empfindung hervorgeht. Aber auch alles andere, was ich bezüglich der Sinnesobjekte annahm, schien die Natur mich gelehrt zu haben. Schon ehe ich irgendeinen Beweisgrund erwogen, war ich ja überzeugt, dass der Gegenstand gerade so beschaffen sei. Später haben aber allmählich vielerlei Erfahrungen das ganze Zutrauen, das ich den Sinnen schenkte, erschüttert. Türme, die von Ferne rund aussahen, erschienen von nahem viereckig, und mächtige Statuen, die oben standen, nahmen sich von unten gesehen gar nicht groß aus. Und noch in unzähligen anderen Fällen derart merkte ich, dass das Urteil der äußeren Sinne trügerisch war. Ja, nicht bloß der äußeren, auch das der inneren Sinne. Mit was kann ich wohl vertrauter sein als mit meinem Schmerze? Und doch, ich hörte manchmal von Leuten, denen man ein Bein oder einen Arm abgenommen hatte. Es käme ihnen zuweilen vor, als schmerzte der fehlende Körperteil. So schien es mir denn sogar ein wenig ungewiss, ob ein Glied mich schmerzt, selbst wenn ich den Schmerz in ihm fühle. Hinzu kommen noch jene beiden ganz allgemeinen Zweifelsgründe, die ich neulich anführte. Erstens nämlich kann ich alles, was ich wachend zu empfinden glaube, auch im Schlafe einmal zu empfinden meinen. Nun glaube ich aber nicht, dass das, was ich dem Anscheine nach im Schlaf empfinde, wirklich von außer mir liegenden Dingen herrührt. Und so sah ich nicht ein, warum ich dies eher von den Empfindungen glauben soll, die ich im Wachen zu haben scheine. Zweitens aber kannte ich den Urheber meines Daseins noch nicht oder setzte ihn wenigstens als unbekannt voraus. Und so sah ich nicht, warum ich nicht von Natur so hätte beschaffen sein können, dass ich selbst dann irrte, wenn mir etwas ganz wahr erschien. Auf die Gründe aber, die mich früher von der Wahrheit der sinnlichen Gegenstände überzeugten, fand ich leicht die Erwiderung. Ich sah, dass die Vernunft vielem widerrät, wozu meine Natur mich antreibt. Und so glaubte ich den Lehren der Natur nicht viel Vertrauen schenken zu dürfen. Zwar sind die sinnlichen Wahrnehmungen unabhängig von meiner Willkür, ich glaubte aber doch nicht schließen zu dürfen, sie gingen von Dingen aus, die von mir verschieden sind, da ich vielleicht ein Vermögen besitze, das ich nur noch nicht kenne und durch das ich sie hervorbringe. Nun aber beginne ich mich und meinen Schöpfer besser zu erkennen. Ich glaube zwar nicht jetzt alles, was mir die Sinne zu bieten scheinen, ohne weiteres hinnehmen zu sollen. Ebenso wenig aber darf ich einfach alles in Zweifel ziehen. Erstlich weiß ich, dass alles, was ich klar und deutlich einsehe, von Gott so geschaffen sein könnte, wie ich es erkenne. Und wenn ich ein Ding klar und deutlich von einem anderen getrennt zu erkennen vermag, so genügt dies, um mich zu vergewissern, dass die beiden wirklich verschieden sind, da sie einzeln für sich von Gott ins Dasein gesetzt werden können. Worauf das beruht, dass ich sie für verschieden halte, ist dabei gleichgültig. Somit schließe ich daraus, dass ich von meiner Existenz weiß und dabei nur das eine als zu meiner Natur oder Wesenheit gehörig erkenne, nämlich, dass ich ein denkendes Wesen bin. Mit Recht schließe ich daraus, dass meine Wesenheit nur darin allein besteht, dass ich ein denkendes Wesen bin. Das heißt, eine Substanz, deren ganze Natur und Wesenheit lediglich im Denken besteht. Zwar habe ich vielleicht, bald werde ich sagen können, gewiss, einen Körper, der aufs Innigste mit mir verbunden ist. Einerseits aber habe ich eine klare und deutliche Vorstellung meiner selbst, sofern ich lediglich denkendes, nicht ausgedehntes Wesen bin. Andererseits habe ich eine deutliche Vorstellung vom Körper, sofern er lediglich ausgedehntes, nicht denkendes Wesen ist. Somit ist sicher, dass ich wirklich etwas anderes als der Körper bin und ohne ihn existieren kann. Zweitens finde ich in mir gewisse Vermögen, deren besondere Denkweisen zukommen. Das sinnliche Vorstellungsvermögen und das Empfindungsvermögen. Ich kann mich vollständig, auch ohne diese, klar und deutlich erkennen, nicht aber umgekehrt jene ohne mich, das heißt ohne die denkende Substanz, der sie innewohnen. Ihrem Wesen nach aufgefasst, schließen sie nämlich ein Denken in sich. Daraus ersehe ich, dass sie sich zu mir verhalten wie die Eigenschaften zum Dinge. Ich erkenne auch gewisse andere Fähigkeiten, den Ort zu verändern, verschiedene Gestalten anzunehmen und so weiter. Diese können ebenso wenig wie die schon erwähnten ohne eine Substanz gedacht werden, der sie innewohnen, und können also auch nicht ohne eine solche bestehen. Offenbar aber können sie, wenn sie bestehen, nur der körperlichen oder ausgedehnten Substanz angehören, nicht aber der Erkennenden, da ihre klare und deutliche Auffassung zwar Ausdehnung, aber kein Denken einschließt. Nun besitze ich aber ein passives Vermögen, zu empfinden oder Vorstellungen sinnlicher Dinge zu empfangen und zu erkennen. Ich könnte aber gar keinen Gebrauch davon machen, wenn es nicht auch ein aktives Vermögen in mir oder außer mir gäbe, welches jene Vorstellungen verursacht oder hervorruft. In mir kann dies nun aber nicht liegen. Es setzt ja gar kein Denken voraus. Und die sinnlichen Vorstellungen entstehen auch ganz ohne mein Zutun, oft sogar gegen meinen Willen. Es bleibt also nur übrig, dass jenes Vermögen in einer von mir verschiedenen Substanz sich finde. In dieser muss nun, wie wir oben sahen, alle Realität wirklich oder noch in höherem Grade enthalten sein, die wir in den Vorstellungen vergegenständlicht finden, welche jenes Vermögen hervorruft. Sonach ist jene Substanz entweder Körper, körperliches Wesen und enthält also wirklich alles ebenso, wie es in den Vorstellungen sich darstellt. Oder sie ist Gott oder ein höheres Geschöpf als der Körper, das Vermöge seiner höheren Macht, jene vorgestellte Realität hervorzurufen, imstande ist. Da nun aber Gott wahrhaftig ist, so kann er offenbar weder selbst mir jene Vorstellungen unmittelbar eingeben, noch auch mittelbar durch ein anderes Wesen, das nicht wirklich das in sich schlösse, was ich mir als real vorstelle, sondern nur vermöge seiner höheren Macht Vorstellungen von solcher Realität in mir zu erregen vermöchte. Gott hat mir ja gar nicht die Fähigkeit verliehen, dies herauszufinden. Er pflanzte mir im Gegenteil eine große Neigung ein, zu glauben, jene Vorstellungen kämen von Körpern her. Wie könnte ich ihn noch für wahrhaftig halten, wenn sie nun doch woanders herkämen als von Körpern? So gibt es also wirklich Körper. Vielleicht aber existieren nicht alle genau so, wie ich sie sinnlich wahrnehme, denn die sinnliche Wahrnehmung ist vielfach sehr dunkel und verworren. Wenigstens findet sich aber alles das an den Körpern, was ich klar und deutlich erkenne. Das heißt, alle jene allgemeinen Eigenschaften, die den Gegenstand der reinen Mathematik bilden. Andere Bestimmtheiten betreffen entweder nur Einzelheiten, wie Gestalt und Größe der Sonne und so weiter, oder wir haben nur einen unklaren Begriff von ihnen, so von Licht, Schall, Schmerzen und Ähnlichen. Diese stellen uns nun zwar nichts Zweifelloses, Gewisses dar, allein Gott täuscht uns nicht, und etwas Falsches kann sich also in meinen Ansichten nicht finden, es sei denn, dass Gott mir auch das Vermögen gab, den Irrtum zu berichtigen. Dies gewährt mir die sichere Hoffnung, auch hierin zur Wahrheit zu gelangen. In der Tat hat alles, was die Natur mich lehrt, einen gewissen Grad von Wahrheit. Unter Natur im Allgemeinen verstehe ich nämlich jetzt nichts anderes als entweder Gott selbst oder die von Gott eingesetzte Weltordnung. Unter meiner eigenen Natur im Besonderen aber verstehe ich lediglich den Inbegriff alles dessen, was Gott mir verliehen hat. Nun sagt mir diese Natur aber aufs Allerausdrücklichste, ich habe einen Körper, dessen Wohlbefinden gestört ist, wenn ich Schmerz empfinde, der Speise oder Trank bedarf, wenn ich Hunger oder Durst empfinde und dergleichen. Ich muss also annehmen, es sei etwas Wahres daran. Weiter lehrt mich die Natur durch die Empfindungen des Schmerzes, des Hungers, Durstes und so weiter, ich sei meinem Leibe nicht nur zugesellt, wie etwa ein Schiffer dem Schiffe, sondern sei aufs Innigste mit ihm vereint. Ich durchdringe ihn gleichsam und bilde mit ihm ein einheitliches Ganzes. Wie könnte sonst ich, ein lediglich denkendes Wesen, bei einer Verletzung des Körpers Schmerz empfinden? Ich würde jene Verletzung rein geistig wahrnehmen, wie das Auge des Schiffers es wahrnimmt, wenn am Schiffe etwas zerbricht. Und wenn mein Körper Speise oder Trank bedarf, so würde ich dies ausdrücklich wissen und hätte nicht das unklare Hunger- oder Durstgefühl. Denn jene Gefühle von Hunger, Durst, Schmerz und so weiter sind sicherlich nur verworrene Gedanken von besonderer Art, die in der Vereinigung und gleichsam Verquickung von Leib und Seele ihren Ursprung haben. Fernerhin lehrt mich die Natur auch, dass mein Körper von verschiedenen anderen Körpern umgeben ist, die ich teils suchen, teils fliehen muss. Da ich nun sehr verschiedenartige Empfindungen von Farbe, Schall, Geruch, Geschmack, Wärme, Härte und so weiter habe, so schließe ich gewiss mit Recht, es gebe in den Körpern, von denen jene Sinneswahrnehmungen herrühren, entsprechend verschiedene Eigenschaften, wenn sie auch mit unseren Empfindungen vielleicht keine Ähnlichkeit haben. Auch geht daraus, dass von jenen Wahrnehmungen, die einen mir angenehm, die anderen unangenehm sind, mit Sicherheit hervor, dass mein Körper oder vielmehr mein ganzes Ich, insofern ich aus Leib und Seele bestehe, von den umliegenden Körpern in verschiedener Weise angenehm und unangenehm beeinflusst werden kann. Nun gibt es aber auch vieles andere, das mich zwar scheinbar die Natur lehrte, aber doch rührt es nicht von ihr her, sondern von der Angewohnheit, unüberlegt zu urteilen. Und so kommt es leicht vor, dass ich darin irre. So zum Beispiel, wenn ich meine, aller Raum, der nichts sinnlich Wahrnehmbares enthält, sei leer. Ein warmer Körper enthalte etwas der Wärmeempfindung Ähnliches. Das empfundene Weiß oder Grün sei ebenso in dem weißen oder grünen Körper, in dem bitteren oder süßen sei der betreffende Geschmack und so weiter. Oder Sterne, Türme und andere entfernte Körper hätten nur gerade jene Größe und Gestalt, in der sie meinen Sinnen erscheinen, und Ähnliches mehr. Doch um alle Unklarheit zu beseitigen, muss ich genauer feststellen, was ich eigentlich damit meine, wenn ich sage, die Natur lehre mich etwas. Ich nehme nämlich Natur hier in einem engeren Sinne, nicht als Inbegriff alles dessen, was Gott mir verliehen. Darin wäre nämlich vieles rein Geistige enthalten, so die Erkenntnis, dass Geschehenes nicht ungeschehen sein kann und vieles andere, das ich durch mein natürliches Erkenntnisvermögen weiß. Von diesem ist nicht die Rede. Auch vieles nur auf den Körper Bezügliche wäre einbegriffen, so dass er nach unten strebt und Ähnliches, um das es sich ebenfalls nicht handelt. Nur um das handelt es sich, was Gott mir verlieh, inwiefern ich aus Körper und Geist bestehe. Insofern nun lehrt mich die Natur zu fliehen, was Schmerzempfindung bereitet, zu erstreben, was Lust bereitet und Ähnliches. Sie scheint uns aber nicht außerdem noch zu lehren, dass wir aus jenen sinnlichen Erregungen ohne vorherige Prüfung durch den Verstand einen Schluss auf die Dinge aus uns ziehen dürfen. Denn die Erkenntnis der Wahrheit scheint nur dem Geiste allein, nicht aber der Vereinigung von Körper und Geist anzugehören. Wenn also auch ein Stern mein Auge nicht mehr erregt als die Flamme einer kleinen Fackel, so liegt doch darin keine wirkliche positive Nötigung zu der Annahme, es sei in der Tat nicht größer. Ich habe dies von Jugend auf ganz ohne Grund geglaubt. Wenn ich mich einem Feuer nähere, so fühle ich zwar Wärme, und wenn ich ihm allzu nahe komme, empfinde ich Schmerz. Aber dies ist wahrlich kein Grund zu glauben, im Feuer sei etwas dem Wärmegefühl oder gar dem Schmerze Ähnliches. Es beweist vielmehr lediglich, dass im Feuer ein gewisses irgendwie beschaffenes Etwas ist, das in uns die Wärme oder Schmerzempfindung erregt. Ebenso, wenn ich auch irgendwo im Raume nichts sinnlich wahrzunehmen vermag, so folgt doch noch nicht, dass dort kein Körper sei. Vielmehr werde ich gewahr, wie sehr ich daran gewöhnt bin, hier und in vielen anderen Fällen die natürliche Ordnung umzukehren. Die sinnlichen Wahrnehmungen sind mir nämlich eigentlich nur dazu von der Natur verliehen, um dem Geiste anzuzeigen, was dem Ganzen, dessen Teil er ist, zuträglich oder nicht ist. Und dafür sind sie klar und deutlich genug. Ich lasse sie mir aber als sichere Richtschnur dienen, um ohne weiteres über das Wesen der körperlichen Außenwelt zu entscheiden, während sie doch hierfür nur ganz dunkle und unbestimmte Anhaltspunkte geben. Wie trotz der Güte Gottes meine Urteile falsch sein können, das habe ich schon oben genugsam erkannt. Nun bietet sich aber hier eine neue Schwierigkeit dar, bezüglich dessen, was mir die Natur als begehrens- oder vermeidenswert hinstellt, sowie ferner bezüglich der inneren Sinne, bei denen ich Irrtümer entdeckt zu haben meine. So lässt sich zum Beispiel einer durch den Wohlgeschmack einer Speise verleiten, das Gift, das sie in sich birgt, zu sich zu nehmen. Allein diesen treibt dann die Natur nur an, ein wohlschmeckendes, nicht aber ein Gift, von dem er gar nichts weiß, zu sich zu nehmen. Und daraus lässt sich nur folgern, dass die menschliche Natur nicht allwissend ist. Dies aber ist gar nicht wunderbar, denn der Mensch ist ein endliches Wesen, und so kommt auch seiner Natur nur eine beschränkte Vollkommenheit zu. Allein nicht selten irren wir auch in dem, wozu uns geradezu die Natur antreibt. So verlangt zum Beispiel ein Kranker nach einem Getränk oder einer Speise, die ihm bald darauf Schaden bringt. Nun könnte man ja wohl sagen, ein solcher Kranker irre, weil seine Natur gestört sei. Allein dies hebt die Schwierigkeit nicht. Ist doch ein kranker Mensch ebenso gewiss ein Geschöpf Gottes wie ein gesunder. Es wäre ganz ebenso widersprechend, dass Gott diesem eine unwahre Natur gegeben hätte. Eine Uhr, die aus Rädern und Gewichten besteht, folgt ganz ebenso genau allen Naturgesetzen, ob sie nun verkehrt eingerichtet ist und die Stunden unrichtig anzeigt, oder ob sie in allen Stücken dem Wunsche des Künstlers entspricht. So kann ich auch den menschlichen Leib als eine Art Maschine ansehen, die aus Knochen, Nerven, Muskeln, Adern, Blut und Haut besteht und so eingerichtet ist, dass er auch ohne den Geist alle jene Bewegungen vollzöge, die jetzt ohne unseren Willen, also ohne den Geist, zustande kommen. Dann ist leicht ersichtlich, dass er, wenn er beispielsweise an Wassersucht leidet, seiner Natur nach ganz ebenso jene Trockenheit der Kehle erleidet, die sich dem Geist als Durstempfindung darstellt, und dass dadurch auch die Nerven und die anderen Körperteile ganz ebenso dazu hindrängen, dass er den Trank nimmt, der die Krankheit steigert, wie er ohne eine solche Krankheit durch eine ähnliche Trockenheit der Kehle dazu gebracht würde, einen nützlichen Trank zu sich zu nehmen. Zwar kann ich mit Rücksicht auf den Zweck der Uhr sagen, sie entspreche nicht ihrer natürlichen Bestimmung, wenn sie die Stunden falsch angibt. Ganz ebenso könnte ich auch die Maschine des menschlichen Körpers als von Natur bestimmt für die gewöhnlichen Bewegungen ansehen und könnte meinen, es sei ihrer natürlichen Bestimmung zuwider, wenn die Kehle trocken ist, solange das Trinken für die Erhaltung des Körpers ohne Nutzen ist. Allein ich merke recht wohl, dass diese letztere Auffassung von Natur von der anderen sehr verschieden ist. Sie ist nämlich eine bloß rein äußerliche Benennung, die ich aus meinem Denken herleite, indem ich den kranken Menschen und die schlechte Uhr mit der Vorstellung des gesunden Menschen und der guten Uhr vergleiche. In jenem anderen Sinne dagegen verstehe ich unter Natur etwas, das sich wirklich bei den Dingen findet. Daran ist also etwas Wahres. So ist es also zwar eine rein äußerliche Bezeichnung, wenn ich im Hinblick auf den wassersüchtigen Körper dessen Natur verdorben nenne, weil seine Kehle trocken ist, ohne dass er des Trankes bedarf. Hinsichtlich des ganzen Menschen oder des Geistes, der mit einem solchen Körper vereint ist, ist es aber gleichwohl sicherlich keine leere Benennung. Vielmehr ist es ein tatsächlicher Irrtum, dass er dürstet, während das Trinken ihm schaden würde. So bleibt hier also noch die Frage offen, wie es sich mit der Güte Gottes verträgt, dass die Natur in diesem Sinne uns täuscht. Da bemerke ich nun in erster Linie einen großen Unterschied zwischen Körper und Geist, insofern nämlich der Körper seiner Natur nach stets teilbar, der Geist aber durchaus unteilbar ist. In der Tat, achte ich hierauf, betrachte ich mich selbst lediglich als denkendes Wesen, so kann ich keine Teile in mir unterscheiden. Vielmehr erkenne ich in mir ein durchaus einheitliches Ganzes. Zwar scheint der ganze Geist mit dem ganzen Körper vereint zu sein, verliere ich aber einen Fuß, einen Arm oder einen anderen Körperteil, so merke ich doch nicht, dass etwas am Geiste fehlt. Auch die verschiedenen Vermögen des Geistes, das Wollen, Empfinden, Erkennen und so weiter, können nicht etwa als Teile desselben aufgefasst werden, denn es ist derselbe eine Geist, der will, der empfindet, der erkennt. Hingegen kann ich mir keinen Körper, nichts Ausgedehntes denken, das ich mir nicht mit Leichtigkeit in Teile zerlegt denken könnte, und so erkenne ich dessen Teilbarkeit. Dies allein würde genügen, mir den gänzlichen Unterschied von Geist und Körper zu beweisen, wenn ich es jetzt nicht schon aus anderen Gründen klar erkannt hätte. Weiterhin bemerke ich, dass der Geist nicht von allen Teilen des Körpers unmittelbar Eindrücke empfängt, sondern nur vom Gehirn, vielleicht sogar nur von einem kleinen Teile desselben, nämlich von dem, welcher Sitz des Gemeinsinns sein soll. So wie in diesem ganz dieselben Zustände gegeben sind, stellt er auch dem Geiste dasselbe dar, wie verschieden auch unterdessen die Verhältnisse in den übrigen Körperteilen sein mögen. Zahlreiche Erfahrungen, auf die wir hier nicht näher einzugehen brauchen, bestätigen dies. Ich bemerke außerdem, dass mein Körper so beschaffen ist, dass keiner seiner Teile durch einen etwas entfernteren Teil erregt werden kann, ohne dass er auch ganz ebenso von jedem der zwischenliegenden Teile aus erregt werden könnte, wenn auch der entferntere Teil nicht mitwirkt. Denken wir uns zum Beispiel ein Seil A, B, C, D. Es finde an seinem äußersten Ende D ein Zug statt. Der erste Teil A wird sich ganz ebenso bewegen, wie es auch der Fall sein würde, wenn der Zug von einem zwischenliegenden Punkte B oder C stattfinde und D in Ruhe bliebe. In ganz ähnlicher Weise zeigt die Physik, wenn ich Schmerzen im Fuß empfinde, dass dies durch Vermittlung der im Fuß verbreiteten Nerven geschehe, die sich von da wie Fäden bis in das Gehirn erstrecken. Werden sie nun im Fuße angezogen, so pflanzt sich der Zug fort bis ins Innere des Gehirns, mit dem sie in Verbindung stehen. Dort erregen sie eine gewisse Bewegung, die von der Natur dazu bestimmt ist, in meinem Geiste die Empfindung zu erregen, als schmerze der Fuß. Um aber vom Fuße zum Gehirn zu gelangen, müssen jene Nerven durch Unterschenkel, Oberschenkel, Lenden, Rücken und Hals gehen. Da kann es nun vorkommen, dass das im Fuß gelegene Ende gar nicht berührt wird, sondern nur eine der zwischenliegenden Partien. Die Bewegung im Gehirn aber ist ganz dieselbe, als ob der Fuß schmerzhaft berührt würde. Der Geist wird so nach notwendig ganz den nämlichen Schmerz fühlen müssen. Ganz dasselbe gilt von jeder beliebigen anderen Empfindung. Jede einzelne Bewegung, die in dem Teile des Gehirns stattfindet, der unmittelbar auf den Geist einwirkt, vermittelt nun aber dem Geiste stets nur eine und dieselbe Empfindung. So bemerke ich denn schließlich auch, dass man es sich gar nicht besser wünschen und denken könnte, als wenn die Gehirnbewegung immer gerade die Empfindung erregte, die von allen möglichen am meisten und häufigsten zur Erhaltung des gesunden Menschen beiträgt. Derartig sind nun wirklich, wie die Erfahrung zeigt, alle unsere natürlichen sinnlichen Erregungen beschaffen. Und so findet sich nichts in ihnen, das nicht von Gottes Macht und Güte zeugte. Werden zum Beispiel die Nerven des Fußes heftig und in ungewohnter Weise erregt, so pflanzt sich diese Erregung durch das Rückenmark bis ins Innere des Gehirns fort und gibt dort dem Geist das Zeichen zu einer Empfindung. Nämlich zur Empfindung, als sei im Fuße ein Schmerz. Dadurch wird nun der Geist angetrieben, die Ursache des Schmerzes als etwas dem Fuße Schädliches nach Kräften zu beseitigen. Gott hätte aber die menschliche Natur auch so einrichten können, dass jene nämliche Gehirnbewegung dem Geiste etwas anderes darstellen würde, etwa den Geist selbst als im Gehirne oder im Fuße oder an einer dazwischenliegenden Stelle befindlich oder irgendetwas anderes. Nichts anderes aber wäre in gleichem Maße der Erhaltung des Körpers förderlich gewesen. In gleicher Weise entsteht auch durch das Bedürfnis nach Trank eine gewisse Trockenheit in der Kehle, welche die Nerven und durch deren Vermittlung das Innere des Gehirns erregt. Diese Erregung ruft im Geiste gerade die Durstempfindung hervor, weil bei diesem ganzen Vorgang nichts für uns von größerem Nutzen ist, als zu wissen, dass wir zur Erhaltung unserer Gesundheit des Trankes bedürfen. Entsprechendes gilt in anderen Fällen. Hieraus ergibt sich nun ganz klar, dass trotz der unermesslichen Güte Gottes die Natur des Menschen als eines aus Leib und Seele bestehenden Doppelwesens doch zuweilen irren kann. Würde nämlich eine Ursache nicht im Fuße, sondern an einer anderen Stelle der Nerven auf seinem Wege vom Fuße zum Gehirn oder auch im Gehirn selbst genau die nämliche Erregung hervorrufen, die bei einer Verletzung des Fußes einzutreten pflegt, so würden wir doch den Schmerz im Fuße empfinden, und unsere Empfindung irrt dann, und zwar ihrer Natur gemäß, denn ein und dieselbe Gehirnerregung kann dem Geist stets nur die gleiche Empfindung mitteilen. Diese Erregung pflegt aber viel öfter durch eine Verletzung des Fußes zu entstehen, als durch eine Einwirkung an anderer Stelle, und darum ist es vernunftgemäß, dass jene Erregung uns immer einen Schmerz im Fuße vergegenwärtigt, statt ihn uns ein für allemal an einer anderen Stelle zu zeigen. Wenn auch einmal die Trockenheit in der Kehle nicht, wie gewöhnlich, daraus entsteht, dass das Trinken der Gesundheit des Körpers förderlich ist, sondern aus einer gerade entgegengesetzten Ursache, wie beim Wassersüchtigen, so ist es doch jedenfalls weit besser, die Trockenheit führt uns in dem einen Falle irre, als wenn sie es im Gegenteil immer täte, wenn unser Körper in gutem Zustande ist. Entsprechendes gilt für die übrigen Fälle. Diese Erwägung trägt sehr viel dazu bei, die Irrtümer zu bemerken, denen meine Natur ausgesetzt ist. Sie ermöglicht es mir aber auch, dieselben leicht zu berichtigen oder zu vermeiden. Weiß ich doch nun, dass alle Sinne bezüglich dessen, was dem Körper frommt, weit öfter wahre als falsche Angaben machen. Fast immer kann ich mich auch mehrerer Sinne bedienen, um mich einer Sache zu vergewissern. Und dann habe ich ja noch das Gedächtnis, das die Gegenwart mit der Vergangenheit verknüpft, und den Verstand, der die Ursachen des Irrtums bereits alle durchschaute. Da brauche ich nicht mehr zu fürchten, was die Sinne mir täglich entgegenhalten, das sei falsch. Die übertriebenen Zweifel der letzten Tage sind als lächerlich zu verwerfen, besonders jener bedeutendste wegen des Traumes, den ich vom Wachen nicht unterscheiden konnte. Jetzt sehe ich, wie groß der Unterschied zwischen beiden ist. Niemals verknüpft das Gedächtnis die Träume mit allem anderen, was wir im Leben tun. Bei dem jedoch, was wir im Wachen erleben, ist dies der Fall. Würde mir jemand im Wachen plötzlich erscheinen und gleich wieder verschwinden, ganz wie im Traume, und zwar ohne, dass ich merkte, woher oder wohin er gekommen, so würde ich mit Recht eher meinen, das sei ein Gespenst oder ein Wahngebilde meines Gehirns als ein wirklicher Mensch. Begegnen mir aber Dinge, bei denen ich deutlich bemerke, woher sie kommen und wann sie sich ereignen, und steht ihre Wahrnehmung durchaus in stetigem Zusammenhang mit meinem ganzen übrigen Leben, so weiß ich ganz gewiss, dass dies nicht im Traume, sondern im Wachen geschieht. Habe ich dann noch alle Sinne, das Gedächtnis und den Verstand angerufen, um jene Wahrnehmungen zu prüfen, und alle diese stehen in vollster Übereinstimmung, so darf ich auch nicht den geringsten Zweifel mehr an ihrer Wahrheit hegen. Denn aus der Wahrhaftigkeit Gottes folgt, dass ich in solchen Fällen überhaupt nicht in Irrtum geraten kann. Allerdings bleibt uns im Drange der Geschäfte nicht immer die Zeit zu einer so genauen Prüfung. Und so muss ich gestehen, dass das menschliche Leben im Einzelnen doch gar oft Irrtümern unterliegt. Und ich muss die Schwäche unserer Natur anerkennen. Ende.